kommt. Es ist Samstagnacht und die Dinge stehen schlecht. Ich bin auf der Suche nach dem Teppich im Geschäft. Ja, herzlich willkommen. Was erwartet Sie heute? Du musst jetzt die Werbung lesen. Die Werbung liest doch der Tom. Ja, ich hab's nicht am Monitor. Ich hab das letzte Mal auch die Werbung lesen müssen. Ich bin über Schönigkeit gestolpert. Das soll ruhig die Bühne. Ach so, stimmt. Ja. Die Moderatorin. Rinne. Tom. Die Rinne. Muss es ihr geben. Die ist in Tom seiner Stimme. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Bewahren Sie Ihren Liebling, das duftende Seidenhaar des Kindes, das man so gerne streichelt und küsst. Pflegen Sie ständig mit Elida Haarpflege, die gründlich reinigt und absolut unschädlich ist. Prachtvoller Glanz und entzückende Wellen sind der sichere Erfolg einer Waschung mit Elida Haarpflege. Das ist gar nicht so leicht. Voll gut gemacht, Biene. Also ich bin schwer beeindruckt. Ist euch das schon aufgefallen, dass wir sehr, sehr häufig von Kosmetikprodukten gesponsert werden? Ja, ja. Das letzte Mal ist die Zahncreme. Ja, weißt du, das ist, die hängen, also die stopfen Geld rein und die warten jetzt nicht irgendwie so, die ersten Episoden, die werden nicht nervös, nein, die haben Sitzfleisch. Die haben Commitment, gell, die wissen einfach. So wie Niki Lauda, wie er seinen Unfall gehabt hat, seinen fürchterlichen, er hat ewig, noch Jahrzehnte nachher Palmalat-Kapperl getragen. Ja. Warum? Weil die vergessen haben, einen Vertrag zu kündigen. Ja. Hat man mal irgendjemand natürlich, ich weiß nicht, ob es stimmt. Der Niki persönlich. Die vielleicht. Italiener, dem würde es zutrauen, der Konzern ist nachher pleite gegangen. Naja, und der hat trotzdem weiter Palmalat geträumt. Naja, vielleicht nein, brauchen wir es heute auch. Solange er Geld bekommen hat. Parmalat und die Schönheit. Mir ist wichtig, dass alle gesunde Zähne haben. Naja, das erste Thema wäre Handeln mit Menschenhaaren. Mhm. Das ist jetzt, hey, dass du jetzt gerade den Mund voll hast. Gell? Aber ich kann nur gern eingreifen. Ne, ihr habt zu kurze Haare. Ich hab dazu eine persönliche Begebenheit zu dem Handel mit Menschenhaaren, weil ich bin nämlich Teil dieses Handels mit Menschenhaaren gewesen. Ich habe früher einen langen Zopf gehabt und den habe ich gespendet an die Haarfee. An die Heavy-Metal-Musik. An die Haarfee. An die Harfe. An die Haarfee. Da ist eine Harfe bezogen mit den Haaren. Das, ist so wie das waren sehr lange Haare. So wie die Zahnfee, nur halt die Haarfee. Und da bin ich zum Friseur gegangen und habe gesagt, ich möchte meine Haare schenken. Und der hat gesagt, super cool. Und da hat er gesagt, Männer haben eh immer die schöneren Haare wie Frauen. Weil, ja, das hat er gesagt, das war nicht ich. Und er hat gemeint, weil Männer nehmen nicht so viel, Männer färben sich die Haare nicht. Sind nicht so kaputt, die Haare. Die sind deswegen nicht so kaputt, sagt er. Hat der Friseur gesagt, das war nicht ich. Dann habe ich auch Männerhaare. Ja, weil du sie halt auch nicht färbst. Super. Und dann hat er sie immer abgeschnitten. Hat sie aufgehoben? Dann hat er sie halt denen geschickt, die halt die Haare, und dann machen sie daraus eine Perücke für arme Kinder, die Krebs haben und keine Haare mehr haben. Kinderkrebs, wie ich vom Plakat gelernt habe. Moin. Ja, die haben keine Haare mehr und keine die kriegen halt, und diese synthetischen Perücken sollen ja sehr unangenehm sein. Mhm. Ja. Ich habe das nicht gewusst, dass man das einfach beim Friseur machen kann. Nee, es kommt auf den Friseur drauf an. Du musst halt auf hfee.at gehen und dann siehst du dann, welche Friseure das machen. Aha. Naja, wenn eine Bekannte von mir hat die Meister... Aber schau, dass du nicht zu einem Sexisten kommst, wie ich. Die Meisterprüfung gemacht und die muss eine Perücke machen bei der Meisterprüfung. Ja. Und so eine Perücke, die ist nicht billig. Das haben wir irgendwo aufgeschrieben. Ich habe nämlich neulich ein Feature drüber gehört, also neulich, das ist schon ein bisschen her, in der Arbeit, und mir war langweilig und habe ein paar Notizen gemacht, alles, was mich interessiert hat. Und 4 bis 8 Tonnen werden im Jahr Haare umgesetzt. Also. Das ist ja, was heißt umgesetzt? Naja, zu Perücken. Sind verkaufen, oder was? Zu Perücken gemacht, oder? Ja, verarbeitet, ne? Okay. Verarbeitet. Und Wien verbraucht zwischen 5 und 10 Kilogramm pro Monat. Das ist so ein bisschen wie Rausch. An Haaren? Ja, und die Ukraine ist der Umschlagsplatz Nummer 1 für gestohlene Haare. Gestohlene Haare? Gestohlene Haare. Du wachst in einer Badewanne auf. Das mit einer Glotze. Und die Leber fällt. Und nein, die Leber ist noch da, aber die Haare sind weg. Die Haare sind wichtiger in dem Fall. Die Nieren, ja, ist zart. In Indien, in Südindien, gibt es 3000 Friseure, die machen nichts anderes als Haare abschneiden, die dann weiter verwertet werden. Die meisten Friseure machen nicht für anderes als Haare abschneiden. Aber nicht aus kosmetischen Zwecken, sondern aus. Es ist super, so wie man ein Schaf schert, eigentlich. Ja? Und das Witzige ist, das sind ja oft Opfergaben. Ne? Es heißt ja auch immer so Tempelhaar. Mhm. Und ach so. Die bekommen nichts dafür bezahlt, aber es ist halt eine Opfergabe. Halt, aber angeblich wissen die, was damit gemacht wird. Also damit da ziemlich, dass da damit verdient wird. Wie viel verdient wird, wissen sie wahrscheinlich nicht. Sonst werden sie wahrscheinlich auch was haben wollen. Selber ein Business aufbauen. Ein Haarbusiness. Ich habe mir die Preise rausgeschrieben. Das ist ja Diebstahl dann. Oder? Was? Naja, ich meine, der Tempel kommt, schneidet ihnen die Haare ab und sagt, verkauft sie und dann sagst du, kommst dafür in den Himmel. Das ist ja Betrug. Ich glaube, das ist so ein Ritual wahrscheinlich. So wie man bei uns sehr Kerzen kauft. Ja, aber das ist ja trotzdem. Ist ja ein Nepp. Ja, oder kriegst du ja Kerzen wenigstens dafür, weißt du, was ich meine? Naja, die lässt ja dann dort stehen in der Kirche. Ja, aber wer zahlt denn für die Kerzen? Also, man selber. Ja, sicher. Also, geh nicht in die Kirche. Vielleicht müssen sie den Friseur gar nicht zahlen. Ja, das wäre noch. Vielleicht also ist das der Deal. Das wäre echt, also wär echt spitze, wenn du, wenn du den Friseur noch bezahlen musst. Da steht's. Eine Perücke kostet 1600 Euro. Das ist viel Geld. Wenn du Krebs hast und eine Chemo kriegst, dann kriegst du eine gratis. Echt von zahlst wem? Die Kasse. Zahlst die Kasse, ja, weil sonst da. Ja, weil cool. Sonst müsstest du ja, ich meine, hast du eh genug Probleme. Ne? Ja, kriegst du es auch noch dazu. Ja, bei uns zahlt die Kasse. In anderen Ländern gibt es ja keine Kasse. Bezug, es gibt 50 deutschsprachige Anbieter online. Und die Perücken anbieten oder ja, wie? Ja, genau, ich habe mir zwei rausgesucht. Extensions-shop.com, da kosten 100 Bondings aus Europe, Echthaar in 40 cm Länge, kosten Bondings. 89 Euro. 100 Bondix, 40 cm, das sind zu je 5 Gramm die Strähne. Wie, was heißt das? Bondings sind so zusammenbündelte Strähnen wahrscheinlich. Ah, okay. Mäschens, oder? Mein Papa hat meiner Mama mal einen Gutschein geschenkt und hat sich überlegt, wie man Mäsche schreibt. Er wollte ja für einen Friseurbesuch und dann hat er geschrieben, weil er nicht gewusst hat, wie man Mäsche schreibt. Ja. Wir haben nicht gewusst, ob es aus dem Französischen kommt, haben aber vermutet. Und er hat dann einfach geschrieben für bunte Haarbüschel. Ah, geil. Ja, ist auch nett. Also bunte Haarbüschel. Wie viel kostet so ein Haarbüschel? Also nach kommt drauf an. Das europäische kostet 89 Euro. 100, okay. 100 Bondings aus Europe. Dann gibt es eine billigere Variante. Indisches Tempelhaar, Zopfhaar, 40 cm lang. 40 cm Naturbeleg kosten 31 Euro. Wie Tempelhaar, und das ist dann das, wo die Leute glauben, sie haben es gespendet, also sie haben es als Opfergabe dargebracht. Ja, wahrscheinlich, ja. Finde ich voll arg. Ja, das ist jetzt sehr entsetzlich. Tempelhaar, das erinnert mich an irgendwas anderes. Aber Tempelritter? Nein. Tempelhof? Nein, eher so an irgendwelche Tempel. Bio. Tempeltor. Alpenmilch. Du musst in dein Mikrofon reinreden. Ja. Naja, so hört man die zwar, aber nicht wirklich gut. So nee, das ist ja gut. So eine Absicht vielleicht. Auch praktisch. Da musst du sagen, die Biene hat definitiv Mikrofondisziplin von allen die meisten. Ja, ich bin generell ein sehr disziplinierter Mensch. Diszipliniert. Was habe ich gesagt? Diszipliniert. Diszipliniert, man hört mich nur so schlecht. Ich nuschel so. Ich habe das alles auf Tape. Nuschel. Oh. Entschuldigung, Tempelhaare. Nein, Entschuldigung, dass ich mir versprochen habe. Oh, Tempelhaare, das ist mir jetzt nicht ganz klar. Naja, Tempel, das wird gespendet. Und, ja, das ist wahrscheinlich aber mittlerweile schon so eine Art Markenbegriff worden. Also wenn du sagst Tempelhaare, dann hat jeder so ein Bild vor Augen. So, also ich zum Beispiel, das ist ungefähr so ein Tempel wie der Kane. Der Typ da, der schon gestorben ist. Okay. Citizen Kane. Nein. Kane, der Kung Fu. Kung Fu. Carradine. Was? David Carradine. Was? Kung Fu. Kung Fu, ich hab gedacht, der heißt Bruce Lee. Ja, der. Ja. Zweitname, alter Ego. Ich hab gedacht, der Kung Fu heißt Bruce Lee. Nein, das war ein anderer. Die Serie kennst du nicht? Nein, kenn ich leider nicht. Aber ich habe einmal Kung Fu gemacht. Der hat immer Grünschnabel zu ihm gesagt. Ist das nicht das mit dem Kranich? Grünschnabel? Weiß nicht. Wohl doch, das haben sie zu mir gesagt. Ja. Kranich und Schlangen. Nein, mit dem Viecher. Streichen, Putzen, Polieren. Nein, Auftragen, Polieren. Ich habe neulich betrunkenerweise. Das war doch Karate-Kid, oder? Ah ja, stimmt. Auftragen, Polieren. Ich habe neulich. Miyagi. Betrunkenerweise mir überlegt, eine neue Schwimmrichtung, einen neuen Schwimmstil namens Einhorn. Echt? Ich habe auch einen Schwimmstil erfunden. Wie würde wohl ein Einhorn schwimmen? Wie so könnte sowas ausschauen? Ah, sehr still. Na wie? Okay, ja, bitte. Ich meine, ich trinke. Ich würde jetzt über, hast du auch einen Schwimmstil erfunden? Nein, ich habe keinen. Ein Finchnern, weil dann okay. Haben wir alle drei einen erfunden. Paddelnder Hund. Ja, aber ich möchte zuerst das Einhorn wissen, bitte. Entschuldigung. Naja, du hast noch ein bisschen Zeit, überleg dir was Besseres. Ist gut. Okay, dann erzähl ich von meinem Schwimmstil. Mein Schwimmstil ist ein Schlangenschwimmen und da macht man ein normales Tempo, also ein Brustschwimmtempo, dreht sie währenddessen schon um, macht ein Rückenschwimmtempo und dreht sie dann weiter und man schwimmt so gedreht. Es wird einem relativ schnell schlecht, aber es ist, finde ich, olympisch. Also solange man weiß, wo oben und unten ist, damit man weiß, wo man den Mund aufmacht zum Atmen. Genau, es ist aber sehr schön. Man kann es sehr elegant machen oder auch nicht. Also ich stelle mir Einhorn so vor wie ein Pferd halt, immer so. Also so. Aber was ist denn der Unterschied zwischen Pferdstil und Einhornstil? Es gibt keinen Pferdstil, außer Seepferdchen vielleicht. Aber das wäre ja, doch ein bisschen. Aber wie kommst du dann auf Einhorn? Du musst das ja, wenn du sagst, ich stelle es dir vor wie ein Pferd. Das nein, es gibt Delfin zum Beispiel. Delfin hat auch schon einen ziemlich langen Schnabel. Einhorn hat noch was Längeres vorne. Delfinschwimmen gibt es ja. Das gibt es ja, schaut da sehr, sehr spektakulär aus. Das schaut schon geil. Also, Das würde ich echt gern. Ich habe mir nämlich echt überlegt, wir haben mal Geld investieren und mir einen Schwimmlehrer kaufen oder Lehrerin. Kaufen? Naja, da geht man hin. Mieten. Verzeihung. Coachen. Leasen. Whatsoever. Und dem sagen, bring mir ein Delfin bei. Dann magst du nicht einen Delfin leasen. Nein, ich will keinen Delfin haben, ich will Delfin schwimmen kennen. Ich glaub, in der Badewanne. Ich glaube, das schaut ziemlich cool aus. Ich glaube, du bist ziemlich schnell kaputt. Dodo. Das macht ja nichts. Es geht ja nicht ums kaputt oder tot sein, es geht darum, dass du was Cooles kannst. Der effizienteste Schwimmstil ist nach wie vor Kraulen. Also nach wie vor relativ neu, glaube ich. Effizient. Du bist am schnellsten und am wenigsten Kräfte. Ich kann es auch nicht. Ich habe da immer zugeschaut. Ich bin ja sehr oft schwimmen gegangen und dann schaue ich immer nebenbei. Da geht. Was schaust du denn immer nebenbei? Brustschwimmen. Da gibt es einen Schwimmlehrer, der geht immer auf und ab und dann habe ich mir zugeschaut, einfach immer, was der dem seinem Lehrling erklärt. Du hast nicht selbst gelesen, sondern ein bisschen. Sneak, du hast eine gestohlen. Gestohlen, ja. Das ist so, gestohlen. Eigentlich habe ich gestohlen. Das ist so wie wenn man im Museum die Führung nicht zahlt, aber trotzdem sich hinstellt. Geht, genau. Das ist schon sehr. Also, ihr schaut mir jetzt beides an, das wäre total. Aber du hast das eh nicht gelernt, oder? Nein. Das ist so wie wenn man die Häppchen von der Fleischstecke einfach alle auf einmal nimmt und sich im Mund steckt. Nein, ist es nicht, weil. Es ist mehr so, das ist der Open-Source-Gedanke. Ah, es wäre wieder bloody. Bloody good. Der Open-Source-Gedanke, habe ich gedacht. Ja. Gell? Naja, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher. Na ich, doch. Ich habe neulich auch lustig. Achso, was denn? Wir singen uns total schlecht, gell? Ja. Warte jetzt einmal kurz. Wir haben nein, tu mal nicht reden. Entzaun. Tu mal 2 Sekunden lang nicht reden. Ist der Kuchen eigentlich von deiner Mutter? Ein Hermann? Ein Hermann? Was ist ein Hermann? Ja, so ein Kuchen. Den man so weitergibt. Hä? Habt ihr denn nie gehabt, den Hermannkuchen? Ich kenne nur Besucherkuchen. Was ist ein Besucherkuchen? Den man den Besucher überlässt. Weil man es selber nicht mag? Ja. Echt? Nein, der Hermann ist ein Kuchen. Da kriegt man so ein kleines Batzerl Teig und eine Anleitung dazu und dann muss man ihn, ich weiß nicht, 12 Tage lang pflegen. Was? Und dann kann man daraus einen Kuchen machen und einen Teil von dem Teig gibt man aber wieder an Leute weiter. Und es geht immer so weiter, es ist total ekelhaft. Aber das geht so herum. Ich verstehe nicht. Du tust eigentlich Zutaten dazu? Oder? Genau, also du musst 12 Tage lang halt einmal musst am Tag ein bisschen Wasser dazu tun, dann musst du nur einmal umrühren, dann musst du einmal nichts tun. Also du musst jeden Tag irgendwas anderes tun, das steht auf dem Zettel um. Und dann am Ende tust du halt ganz viel dazu, backst dann Kuchen mit der Hälfte und die andere Hälfte teilst du in kleine Häppchen auf und verteilst an deine Freunde mit jeweils einem kopierten Zettel, wo drinnen steht, was die tun müssen. Und es geht immer so herum, seit Jahrzehnten. Ui. Und das auf mich wirkt das so wie Milchbakterien, wo du selber Joghurt sagen, machst und so. Listerine, na, wie heißt das? Ja, genau. Das Kulturen ist ein drin war. Böses, nicht Listerine, ja. Das ist so Mundwasser. Mit dem habe ich mal das Klo putzt. Nein. In Brasilien, es hat so gestunken. Mir hat letztens die Birgit erzählt, dass man, das Das hat so gestunken und ich bin zurückgekommen. Das Klo war so ekelhaft und es war nur Mundwasser dort. Also habe ich gedacht, bevor ich das verwende, putze ich einfach alles mit diesem Mundwasser. Bevor du das Klo verwendest, putzt du das Klo mit dem Mundwasser. Also eigentlich eine gute Idee. Ja. Und dann war das Problem, dass ich aber zurückgekommen bin und sehr stark nach diesem Mundwasser gerochen habe. Und die anderen. Nein. Ganz Körper. Weil hast du weil Klo eingesetzt, oder was? Nein, weil ich das Klo halt putzt habe und es hat alles dann noch gerochen. Mit Käse hast du dann putzt das Klo. Habe ich es richtig verstanden? Nein, mit Mundwasser. Mit Mundwasser, Listerine. Aber ich meine, Listerien, so heißen die besten Sachen, an denen die Menschen gestorben sind. Das ist tragisch. Also davor fürchte ich mich jetzt immer, weil wir sind eigentlich noch immer beim Schwimmstil, aber... Dass man an irgendwas stirbt, was man im Supermarkt kauft, das finde ich gemein. Mhm. Also das finde ich echt gemein. Überhaupt dann, wenn es eine Bio-Sache ist, ne? So ja, ein Eheck-Ding. Ja, genau. Aber das, was du gerade gesagt hast mit dem Teig, also ich war mal beim Siegert Festival und da kommt einer daher und hat einen ziemlich großen Becher, so einen Literbecher Plastik, relativ voll noch und wir haben sich schon gefragt, es war auch Bier drinnen. Der wollte einfach mit jedem, den er trifft, anstoßen. Und jeder, mit dem er anstoßt, soll wieder was für sein Getränk in seinen Becher reinfüllen. Wow. Das war sicher was Leckeres, also ein guter Cocktail. Das war ein Münchner. Von Mining hat er gesagt, dieser. Was, von wo? Aus München. Mining. Mining. Minka, habe ich gedacht, heißt das. Mininger. Ich weiß es aber nicht. Njom, njom. Dein Schwimmstil heißt sicher Batman oder so. Nein, mein Schwimmstil heißt paddelnder Hund, weil mir fällt nichts Besseres ein. Nix. Letztens aber wie geht der? Da tut man so. Du legst dich auf den Bauch und dann tust du die Hände, die Ellbogen vor deinen Bauchnabel. Zusammen, genau. Dann tust du den Unterarm ein bisschen ankloppen, sodass ungefähr 10 cm, also dass deine Handgelenke 10 cm unter deinem Kinn sind und dann tust du mit deinen Händen ganz schnell paddeln. Mhm. Und mit deinen Füßen auch. Das ist paddelnder Hund. Wie mit den Füßen? Paddelst du auch. Auf und ab. Auf und ab, okay. Ja. Aber nur mit den Füßen, nicht mit den Beinen. Ja, mit den Händen auch. Nein, nur mit den Füßen. Ja, ja. Also dem, was unten ist, da wo der Schuh drin steckt. Ich wollte es nur klar machen für alle. Jetzt wissen alle, wie der paddelnde Hund geht. Ja. Ich habe einmal im Diana-Badern gesehen. Ich glaube, den habe ich schon öfters gesehen. Der Typ hat so einen Herrentanga an. Also sowas, wo vorne ein bisschen was ist und hinten gar nichts. Und immer wenn der schwimmt, dann... Hinten gar nichts, der hat einen Strich in der Ritze. Ja, richtig, genau. Gottes Willen. Und das sieht immer so lustig aus, wenn dahinter, wenn man eine Schwimmbrille hat, dann sieht man alles. Und mit einer Frau. Und bei einer Frau findest du das schön, oder wie? Nein, der Bodywaschel ist aufgebrochen. Schaut. Naja, hat er Bodyhosen an. Naja, kann man nichts sagen. Ich bin ja Brüder. Er schaut ein bisschen zuhältermäßig. Zuhältermäßig. So mit einer Glotzen so. Der Badewaschel oder der Mann mit dem. Nein, der mit dem String. Ja, aber schon. Ich meine, wenn es ein guter Hintern ist. Nein, der ist schon öder. Obwohl bei so Leuten mit Glotzen weiß man gar nicht so weit wie die sind, weil grau weiß ich mal keine. Die Falten haben sie eh schon alle in Wirklichkeit. Naja, aber geliftet können sie nicht sein, weil sonst wird man es ja sehen hinten bei den Haaren, wo es nicht sind, wenn da keine Haare sind. Ja, Männer, glaube ich, sind nicht so oft geliftet, oder? Oh ja. Naja. Ich glaube schon. Ich weiß nicht. Ich glaube, Männer sind mindestens genauso eitel wie Frauen, wenn nicht vielleicht ein bisschen eitler. Ich glaube, da geht es mehr um Sport und. Nee, naja, das kommt das auf die Person an. Ich weiß nicht, man darf nichts sagen, aber. Wisst ihr eigentlich, dass wir beim letzten Mal waren wir erst nach eineinhalb Stunden da, wo wir jetzt schon sind, niveaumäßig? Wollte ich nur mal sagen. Es geht schneller, als man glaubt. Nein, was mir aufgefallen ist, weil ich jetzt einfach weiterrede, weil ich schon die ganze Zeit das sagen will. Nein, ist in Ordnung. Dass ich die ganze Zeit Englisch rede, ist euch das schon aufgefallen? What? Echt? Ja, ich permanent verwende irgendwelche englischen Ausdrücke. Anglizismen? Extremst. Ja, ja. Und extremst ist ja eigentlich schon extremely, was? Ja, mir fällt es manchmal auf Deutsch nicht mehr ein. Ja. Aber das Schöne ist, wir verwenden keine Füllwörter, weil wir so im Dreierkreis... Ja. Ja. Klarerweise hin und wieder schon, aber... Ja, aber man kann ja ein bisschen einen Anspruch ans Publikum haben, zum Beispiel, dass sie Englisch sprechen, dass sie ein bisschen einen blöden Schmäh mögen. Ja, ein bisschen ein Niveau. In Kauf nehmen, dass das ein bisschen absinkt. Geh, hörst du, Hansi, da hängt ein Gürtel an der Tür schnell. Ja, da gehört meiner Verlobten. Achso, immer doch, du hast da. Was meinst du? So Interessen. An Gürteln. Ja. An Gürteln. Gürtelinteresse. Mhm. Glaube ich nicht. Mhm. Ein Gürtel. Ein Gürtel ist für mich ein Gebrauchsgegenstand. Wow, so wie andere Sachen auch. Ja. Reitgärten. Stiefel. Stiefel. So. Wer wird berühmt werden? Hey, was ist? Hast du keine Themen, Frau Biene? Ja, nein, du. Wir haben ein Thema. Was, ja, aber wir sind ja mit dem ersten Thema noch gar nicht fertig. Mit Schwimmen? Handel mit Menschen an. Na ja, sag mal, ich habe nichts mehr zu sagen. Nein, ich habe auch nichts mehr zu sagen. Ich finde es total traurig. Na, volle Fälle. Ja, ich würde es eher spenden. Mhm. Ich habe einmal gar so, ich glaube, mein Papa hat abgemessen, so 70 oder 80 Zentimeter meine Haare. Und das Problem war, dass mir gesagt worden ist, ich war ein Kind, dass man, nur wenn man die Haare sehr kurz dann abschneidet, das heißt wirklich viel Zentimeter hat, dass es dann auch was bringt. Dass man, dass es so kurz, und ich wollte ja nicht so viel auf einmal abschneiden, dann hätte ich ja so eine Kurzhaarfrisur gehabt. Aber ich habe auch Kurzhaarfrisur und das steht mir ganz gut. Sehr praktisch, ja, auch, so als Kurzhaarfrisur. Ja, voll. Also ich habe mir die Haare deswegen abgeschnitten, damit ich jetzt im Winter Sport machen kann, weil mit langen Haaren ist es echt anstrengend. Die werden, was, die werden schnell nass, ich meine, werden die Haare auch, weil Schweiß und so. Aber da ribbel ich es einmal drüber nach dem Duschen und dann was hast die Haare jeden Tag waschen. Was ist denn der Sport? Ja, da laufen. Schmelzen, aber du hast ja die Schmelze in der Nähe. Ja, nein, auf die Schmelze, sie läuft so durch die Gegend. Also im Billabor rund ums Regal. Nein, ich bin jetzt an, also Wilhelminenberg, auf Steinhof, auf und dann so hinten nochmal in die Hütteldorfer Straße und wieder zurück. Voll brav. Ja, also 10 Kilometer heißt es. Aber nachdem du auf Facebook nichts zu kennen, kann man. Was bin ich? Auf Facebook nicht vertreten bist. Ja, stimmt. Gell? Ist es total blöd, weil da kann. Die Crowd dir nicht zujubeln, wenn du das mit Runtastic machst. Runtastic? Bist du verkabelt, während du laufst? Nein. Also musikmäßig? Nein, wohl doch schon. Nein, nicht musikmäßig. Nein, das finde ich mühsam. Aber. Ich habe Podcasts. Ach so, du unseren hörst. Eigenen immer. Nein. Deswegen bist du schon froh, wenn es jetzt endlich eine neue Folge gibt. Dann komme ich aus, dann komme ich aus dem drauf. Das geht gar nicht. Nein. Irgendwas Langweiliges. und den Zeit trägst mit und so, den Puls und so. Nein, machst du nicht, gell, du bist. Zeit schon, Puls nicht. Schritte? Zeit, Schritte. Nein, die zähle ich auch nicht mit. Okay. Also ich laufe einfach und dann schaue ich. Dann schaue ich die Gegend an. Schaue ich ja. Dann freue ich mich, dann laufe ich so lange, bis ich weh habe, dann höre ich auf zum Laufen. Was tut denn weh? Mein Knie. Rechts oder links? Links. Das wird ist es besser, wenn es links ist als rechts? Ich weiß nicht. Er hat jetzt alles. Angeblich ist das rechte, weiß nicht. Nein, ist egal. Nein, das rechte ist schon operiert, aber das linke nicht. Das linke tut halt jetzt weh. Ja. Der Arzt hat gesagt, es ist nichts. Aber der Arzt ist auch nicht so ganz gescheit gewesen. Mhm. Haben wir das über den? Haben wir auch schon geredet, oder? Ja, du hast einmal irgendwas erwähnt, aber. Der hat dann, also der Arzt hat sich sowieso in meinen Augen sehr disqualifiziert, weil er dann ganz schlecht über unsere Mitbürger aus anderen Kulturkreisen geredet hat. Oh ja. Wo ich mir dann gedacht habe, hey, es geht um mein Knie, gell? Und jetzt nicht um deine Nachbarn. Und ja, gemeinsam in Sudan, ne? Das ja, verbindet ja. Nein, da habe ich mich dann nicht so wirklich wohlgefühlt. Außerdem ist er dann sehr, sehr unflätig geworden. Und wie ihr alle wisst, bin ich sehr brüde. Und ich mag das nicht, wenn mein Arzt solche Wörter im Mund nimmt in meiner Gegenwart. Ich habe da keine Hosen angehabt. Der redet das. Da habe ich mich nicht wohlgefühlt. Nein, da habe ich mich gar nicht wohlgefühlt. Also. Deswegen habe ich das. Du hast gar keine Hosen angehabt? Naja, Unterhosen schon, aber. Brüde, wie gesagt. Nicht viel heute. Nein, jetzt kann, also, ganz normal. Apropos Unterhosen, ich habe da einen wunderbaren Katalog mitgebracht. Unterhosenkatalog, einfach. Als kleines Kind hat es die bei uns immer gegeben, diese Kataloge. Und das sind so Eurotop heißt der. Und da sind, du schlagst eine Seite auf und auf der nächsten gibt es genau dasselbe in einer anderen Variation. Das ist so Typ. Einsamer Mann in die 50er oder so, da gibt es immer eine Heizdecke. Eine Sektflasche köpfen, irgendwas, jeden Schlag, der hält der Party. Pause. Irgendwas Optisches. Und da gibt es auch Unterhosen für Männer, Armband. Aber eben ich hab so eine Koppen. Großpackung oder was? Ja. Was hast du für eine Kappe? So eine. So eine alte Mannkappe, zwei alte Stück Mann-Kappe. Um 39,90. Ja. Oder so. Alte 2 CVs in Matchbox-Form. Es ist immer, und ich finde es so. Ich habe so ein Magazin noch nie gesehen, aber ich bin auch ein alter Mann. Das ist wirklich schon der kompakte Haarschneider, ideal für die Reise. Ja. Ein Wackeldackel. Ich habe mir so ein Jagdmagazin angeschaut, ja, da gibt es eigentlich total interessante Sachen. Also, Nachtsichtgeräte. Ja, Nachtsichtgeräte, dann so Genähte. Dann gibt es, was mir am besten gefallen hat, glaube ich, waren. Ein Hirschfinger. Nein. Da ist ein Zinnenkatalog drin. Das war so. Eine Sitzdecke für einen Hochsitz. Und das Schönste war das Foto, weil der ist so, man hat ihn eigentlich gar nicht gesehen, weil es ja in Tarnfarbe, gell? Weißer Katalog-Hintergrund, Tarnfarben-Anzug und man hat ihn fast nicht gesehen, aber er ist ganz brav da gesessen und hat die echt? Hände verschlossen, ja. Ich weiß jetzt dann genau, was der Tom meint, weil da ist nämlich so ein Drehsitz, damit man leichter aus dem Auto aussteigen kann. Ja, aber lauter so Sachen. Das stimmt absolut. Wo du am ersten Moment dachtest, oh, das ist aber auf Knopfdruck. Genau. Ist es der Mr. Wack? Weil der Bekannte von mir wollte immer schon den Mr. Wack nahelegen, weil ich immer so schlecht höre, immer das falsche höre. Gibt's da auch so einen Hundeverrückten macht Pfeife? Sowas gibt's im Jagd-Dingsums. Das hätte ich total gern. Sowas. Ich mag Hunde ja nicht wirklich. Heute in der Früh hat mich wieder ein Hund angekläfft. Wo man echt denkt, und die erschreckt mich da immer so, gell? Weil ich gehe so und die freue mich, dass ich einfach nur gehen kann und auf einmal kläfft mich sein Arschloch, sein schlechtes Tier an. Du freust dich, dass du einfach nur gehen kannst? Ich freue mich. War das auch jedes Mal? Ja, gehen ist schon was Tolles. Ja, ich bin halt auch also, hergegangen. Wenn man gehen kann, das ist was Großartiges. Was echt Fuß? Wie lange warst du unterwegs? Nein. Das ist nicht so weit. Nein, ich bin in der Arbeit gewesen und ein bisschen mit der BIM gefahren und dann bin ich jetzt Fuß gegangen. Mm. Aber so. Jedenfalls, dann ist dieser depperte kleine Hund, das war nämlich nur so ein Kanalrot, so ein kleiner, ich weiß nicht, wie die heißen, Chihuahua war es nicht. Footlicker. Irgendein Dreckshund halt, gell, und kläfft mich an und ich erschreck mich voll. Ja, genau so. Ich erschreck mich voll, warte. Und der Besitzer, der tut nur so mit dem Kopf schütteln, so, als wäre das. Ja, er lebt ja jeden Tag und wahrscheinlich. Dann habe ich den Hund angeböllt. Und bin weitergegangen. Ich böll aber jetzt den Hund an. Aber es wäre geiler, wenn ich so ein Pfeifen hätte. So, und dann voll laut und dann wird der Hund nervös. Aber das Herrchen hört das nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was meinst du. Das ist ja toll. Also, nein, es ist eigentlich total gemein. Was kann der arme Mensch dafür? Da gibt es sicher eine Mobilfall-Applikation, kannst du wetten drauf. Da gibt es vielleicht sogar eine, die kleine Kinder verschreckt. Da könnte man mal in den Kindergarten lange gehen. Lange Frottee unter Hose. Oh, das ist ganz wuschig. Im Zweierpack. Oh, schau. Das ist was für mich. Und extremst günstig. Na bitte, greif zu. Aber die hat keinen Eingriff. Oh, ja, war da nicht erst. Ja, das, na. Da finde ich was Besseres. Es gibt aber ein Gerät, das Audiokassetten, Schallplatten und CDs digitalisiert. Karel Gott CD, ja, eine Kassette, die wir noch haben, weil. Karel Gott habe ich auf Schallplatten. Ist Karel Gott momentan in dem Krankenhaus, oder? Da ist irgendwas passiert. Ja, Herzoperation. Ich habe es neulich in der Pumpe gelesen. Apropos, ganz kurz. Ja. Ist euch das aufgefallen? Helmut Schmidt ist gestorben und wir haben über den Tod von Helmut Schmidt geredet. Echt? Ja, in der letzten Folge. Echt, warum? Der ist gerade gestorben und wir haben das nicht mitgekriegt und sagen, ja, wir haben über Raucher geredet. Der genau, Helmut Schmidt, der kann immer rauchen, der 100 Jahre. Und du mit deinem Juppie hast, dass du hergekommen bist. Ja. Dann habe ich mir gedacht, wow, so, hoffentlich, also wir sind predictable. Wir haben aber auch über einen Austrofred geredet und der freut sich ja noch immer besser Gesundheit. Ja, aber wir haben nicht über den Tod von Austrofred geredet. Stimmt, der ist auch Raucher. Da. Ja. Berühmt werden. Eine Möglichkeit im Kunstbetrieb. Ich habe das nicht geschrieben. Ja genau, da braucht man Abion 6. Abion 6. Abitur heißt es nicht. Und Sexualität hast du auch nicht. Das ist von einer... Ich habe vergessen, wo ich es gehört habe. Tatsächlich schreibt man es API und SEGS. Das sind Abkürzungen. A wie Absurditäten schaffen. B wie polarisieren, I im Glanze anderer Sonnen und dann 6, S für Selbstinszenierung, E für erfolgreiche Blamage, G für geheimnisvolle Geheimnisse schaffen und S für Schummeln. Haben wir über das nicht schon geredet? Mir kommt das so bekannt vor. Nein. Okay, na, dann erzähl weiter. Aber ich kann mich sowieso nie ans letzte Mal erinnern. Also. Aber was? Naja. Wo hast du das her? Ein Artikel von 2014 in der Netzpolitik.org. Aber wie das so gelesen habe... Aber das ist so ein Erfolgsrezept, oder wie? Naja, das ist... Das hat sich jemand ausersonnen. Mhm, wie es funktioniert. Ja, genau. Aber schau dir mal eine Schlingensief-Aktion an. Mhm. Das sind eigentlich diese ganzen Zutaten alle drinnen, oder? Oder? Ich glaube, der Schlingensief war schon ein bisschen ein cooler Hax. Ja. Ja. Stimmt, das war einer der wenigen, die ich im echten Leben gesehen habe. Also bei einmal im Theater, 2009 war das. Und genau, da ist gerade Michael Jackson gestorben und diese Mea Culpa Readymade Oper war gerade da. Und Michael Jackson ist gestorben und er ist tatsächlich als Michael Jackson verkleidet rausgesprungen. Hat er sich getraut. Ja, genau. Und ungefähr 1 Minute später ist er am Sauerstoffspender gehangen. Hat sie wieder. Er hat schon die Eier gehabt. Ich hab, wie er gestorben ist, habe ich ein Feature auf Ö1 gehört über ihn. Der ist ja Kirchengründer gewesen, der heißt Slinge Schief. Church of Fear. Genau, die Kirche gegangen ist. Das ist schon ein cooles Konzept. Ich kann es leider nicht reproduzieren, aber es hat sehr gut in die Zeit gepasst, weil das war ja so Post-9-11. Mhm. Und im Endeffekt ist ja, was du meinst, ist jetzt, wir können jetzt auch sagen, Post-Paris oder Post-Madrid oder Post-Beslan. Das ist ja immer irgendwas. Ne? Ja, es ist immer irgendein Grund findet man schon, um es zu fürchten. Nein, ist ja wahr, oder? Also, Angst ist einfach so ein herrliches Schmiermittel in unserer Gesellschaft. Ich überlege gerade, wovor ich Angst habe. Existenzangst zum Beispiel. Das Geld geht raus und so. Nein, das habe ich gar nicht so. Aber kommt das nicht immer wieder so in... Ich habe Angst so vor Gewalt, so dass jemand kommt und mir wehtut. Echt? Ich habe das letzte Mal so einen richtigen... Da fürchte ich mich schon stark. So einen richtigen Angsttraum gehabt und dann habe ich mir gedacht, das ist typisch Biene wieder mal. Sie träumt nicht von irgendwelchen Monstern oder so. Ich wach schweißgebadet auf und habe geträumt, ich habe so viel teure Schokolade gekauft, die ich mir nicht leisten kann. Und ich stehe dort an der Kasse und denke mir, der Scheiße, eigentlich kann ich mir das nicht leisten und kaufe ganz viel teure Schokolade. Nein, ich habe eher so Angst, dass irgendjemand kommt, mir entführt und dann foltert. Also echt? Ja. Was schaust denn du für Filme? Nichts Schlimmes eigentlich. Ein bisschen Dr. House, ein bisschen Akte X, aber ich habe nicht Angst vor Aliens. Okay. Na, so ein Traum habe ich das letzte Mal im Urlaub gehabt. So böse Menschen, die kommen und mich dann foltern. Weiß ich, weil ich anders bin oder weißt du? Weil du glaubst, dass alle Menschen so schlecht sind. Nein, ich glaube nicht, dass Menschen... Das ist schon so ein bisschen eine Weltanschauung, oder? Ich glaube einfach, dass es Menschen gibt, die gemein sind. Ich weiß, dass Menschen andere Menschen foltern, das ist ja evident. Ja, und ich habe Angst, dass ich einer von denen bin, der gefoltert wird. Weil da fürchte ich mich schon, weil ich komme nicht kurz recht. Also... Mit vielen Dingen kann ich leben, aber mit Schmerz nicht. Ich müsste längst zum Zahnarzt wieder gehen, aber ich traue mich nicht. Also, das ist ja schlimmer, wenn man weiß, dass der Schmerz reinkommt. Ganz schlimmer, weil ich habe einfach ernsthafte Probleme, wenn man versteht, was macht der mit mir alles. Und wenn wir mitgehen, Handel halten und Erfolge währenddessen machen? Naja, dann zahlst du da ein bisschen mehr und dann gibt er da eine Spritze. Das ist nicht das Konzept, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass ich einfach ernsthaft mit Schmerzen nicht zurechtkommen. Also wirklich nicht. Das geht nicht. Ja, ich hab, aber so, wenn ich kein Geld mehr hätte oder nichts mehr zum Essen, das war dann ziemlich gut. Na, neulich bin ich aufgewacht und... Oder dass mich Leute auslachen oder sowas. Was mein, es gibt ja Menschen, Entschuldigung, dass ich jetzt dann weiterrede, einfach ohne die zu Wort kommen zu lassen. Es gibt ja Menschen, die fürchten sich davor, dass sie vergessen, einen Hosenstall zu machen oder Klopapier im Hintern stecken haben und dann ausgewehrt. Also sowas ist eine Scheiße. Vor allem... Also wenn du mit Klopapier im Hintern stecken hast und ausgehst und das dein Problem ist, nämlich nicht, dass du keine Hosen anhast, dein Problem ist, dann ist es sowieso schon wurscht. Nein, weißt du, dass das Klopapier ausschaut hinten bei der Hosen. Ja. Aber sowas war nicht mehr wurscht. Also naja, kann ja passieren. Ja, eben. Und ist halt dann. Kennst du das schlechte Gewissen, wenn man am nächsten Tag aufwacht und man weiß, man war am Vortag sehr, sehr betrunken und weiß eigentlich die Hälfte nicht mehr, wenn man irgendwann mit Schnaps angefangen hat. Ja. Und dann ist irgendwie die Sache, die eigentlich so, ja, und was ist, wenn man jetzt der Zahn fällt, dann wüsste ja gar nicht, warum das so ist und überhaupt. Und, Also Filmriss habe ich noch nie angehabt. Was war wie? Na? Ja. Ich hab mich einfach unter Kontrolle, was die Brüder und so. Oh. Echt? Okay. Aber du bist ein Rockmusiker, die sind ja berühmt für ihre Exzesse. Ja, und für ihre langen Haare. Aha. Danke. Ja. Na, ich habe jetzt im Urlaub habe ich mal geträumt, das war in Kroatien. Genau, da habe ich echt geträumt, ich liege im Bett und kommt einer und schlägt mich nieder. Ich habe mich extra unter der Decke versteckt. Gute Abwehrmechanismen. Ja, was ist so gerade, die wissen, dass du da bist und die kommen auf dich zu. Das sind solche Opfer. Ja. Ja, aber normalerweise habe ich sowas nicht. Ne? Aber in fremden Betten habe ich auch immer Albträume. Fremden Betten. Echt? Mhm. Nein, aber so, ich habe so brutale Träume wie sehr selten. Ich habe einmal geträumt, dass meine ganze Familie in zwei Banden gespalten ist. Die Capulets und die Mutterguss. Und ich glaube, mein Oma und noch irgendjemand hat meinen Onkel umgebracht und im Blumenbeet vor der Haustür begraben. Der ist dann aber wieder aufgestanden, weil bis Mitternacht hat er dann die Möglichkeit aufzustehen. Und dann hat es in Jeeps eine Verfolgungsjagd gegeben durch die umliegenden Dörfer. Also bei mir ist es so, dass Träume dazu da sind. Ich muss gerade an den rosa-roten Panther denken, wo die immer im Kreis fahren, in der kleinen Ortschaft. Ja. Ja. Und irgendwann mal sitzt der Papa, der Opa hin und schaut das Ganze mal so mit Jeeps. Kann. Mit Jeeps. Ja, also Träume sind dazu da, Jeeps, um mich zu belustigen. Und so wie dieser Albtraum, dass ich jetzt viel Schokolade gekauft habe, das war ja auch zur Belustigung, da, obwohl ich schweißgebadet aufgewacht bin. Ja, aber. Ja. Wahnsinn. Was sagst du? Mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte. Ja, aber habt ihr so wiederkehrende Träume? Nein, ja, schon, aber meistens. Ja, nein. Ja, es ist eben, das Muster ist dasselbe. Man, ja, man muss dort sein und man ist aber da und überhaupt das und das und das. Und, aber also, was du sagst, ich hab keine längeren. Also ich bin nicht fähig, dass ich echt lang träume. Also bei mir ist es dann so, dass ich wieder aufwache und dann kann ich daran erinnern und dann, wenn ich Zeit habe, dann sinniere ich so weiter und dann kippe ich wieder rein oder nicht. Aber dass das irgendwie so eine Story ist, nö, nie. Nein, es ist ich also immer wieder die gleichen Muster. Also ich falle immer irgendwo ab. Ich habe so Angst. Genau, so das nicht. Aber das ist jetzt. Ich kann oft nicht laufen. Meistens. Ja, jetzt weißt du, wie schön gehen ist, gell? Wenn man nicht laufen kann. Ja, nein, ich weiß es eh zu schätzen. Ja. Ich kann nicht laufen, weil meine Beine immer zusammenknicken. Also ich knicke immer so auf die Knie und kann dann nur mehr dahin knien. Flüchtest sozusagen. Du vor was? Flüchtest du? Ja, wenn ich davon renne irgendwie. Wenn es eilig ist. Ja, genau. Habt ihr Inception gesehen? Ja. Nein. Oh, ich habe den cool gefunden. Red weiter, das ist mit dem Kreisel, ne? Mhm. Ich habe nicht gesehen, nein. Und dann habe ich einen Traum. Kennt ihr, da gibt es so ein Süßgebäck. Schimmig? Das ist so eine Kuh, das ist eine Kugel. Und es sind aber so wie Bandnudeln zu einer Kugel geformt. Hm. Und da ist zwischendurch Platz. Hm. Das ist so eine Kugel. Baumkuchen. Nein. Das ist so wie Bandnudeln, ja, ja, die zusammengewurstelt ist zu einer Kugel. Und das mit so. Gibt es in der Bäckerei halt. Ja, keine Ahnung. Auf alle Fälle bin ich auf so einer und sie ist so grau. Mhm. Was auch du reitest auf einer Nudel? In einer Kugel drinnen, auf einer Bahn bin ich. Aufpasst, Entschuldigung. Ich bin in einer. Auf einer Bahn. Nein, ist ja wurscht, reden wir was anderes, gell? Nein. Ich bin. Diese Kugel besteht aus sozusagen wie einer Bandnudel und ich bin auf einer so einer Bahn. Süßgebäck. Ja, Süßgebäck. Es ist sogar süß. Das ist nur, um die Form zu beschreiben, das Süßgebäck. Es ist in Wirklichkeit kein Süßgebäck in meinem Traum. Es ist nur, um die Form zu beschreiben. Und es ist alles so grau. Und auf dieser Kugel, auf der ich auf einer Bahn bin, rollen solche anderen Kugeln daher. Das heißt, es geht so noch größer unendlich und kleiner unendlich. Versteht ihr, was ich meine? Ja, aber ich habe jetzt alles. Das ist mindblowing. Wirkt so wie das große Nichts, das Universum und so. Die Birgit hat mir einmal eine E-Mail geschickt mit einem. Die Birgit hat mir einen Traum geschickt, das habe ich jetzt gerade gesucht, deswegen habe ich jetzt nicht so aufgepasst. Aber den hat sie mir da hergeschrieben. Ich glaube, das ist okay, wenn ich das vorlese, oder? Ja, uns passt nicht fragen. Auf meiner Reise im Zug nach Kroatien in auffällig schäbigen Abteilen habe ich bei einem Shop in der Station 3 Stück Fisch zum Grillen gekauft und dabei festgestellt, dass ich das jetzt immer so machen könne. Als Garant für extra Fischen Fisch. Da sich der Aufenthalt etwas in die Länge zog, bin ich ausgestiegen mit leichter Sorge über mein Gepäck, um mir das Treiben am zugegeben seltsam wirkenden Bahnhof anzusehen. Seltsam waren vor allem 3 Personen, die einen riesengroßen toten Fisch schleppten. Sicher 7x2 Meter. Das ist ein Traum. Ja. Der ihnen sogleich aus den Händen glitt. Wie viele Meter? 7x2 Meter, also 7 lang und 2 breit oder hoch. Wow, das ist ein Riesenfisch. Vielleicht ein Schwertfisch, ich meine, die haben ja mindestens schon mal 40 mm Schwert. Oder Thunfisch. Zentimeter Schwert. Die haben sicher mindestens 40 mm Schwert. Da gibt es immer noch über fast 7 Meter Fisch. Die Länge des Schwertes Die handelt sich sicher um dreistelligen Zentimeterbereich. Unterer dreistelliger Pumpe. Zentimeterbereich. Ja, also der muss sicher keine Schwertverlängerung vornehmen mit seinem 40 mm. Der ihnen sogleich aus den Händen glitt und über ein Geländer in die darunterliegende Halle krachte. Die Sauerei dort unten wollte ich mir gar nicht ausmalen, also habe ich nicht übers Geländer geblickt. Dann treffe ich meine kleine Nichte Tamara. Ich schlüpfe in ein Kuhkostüm mit großen rosa Ohren und flauschigem Fell mit schwarz-weißen Flecken. In der Annahme, es gefalle ihr und sie hat Spaß. Den haben wir dann auch. Ich habe sie ein Stück durch den Bahnhof getragen, bis sie ihr Vater abgeholt hat. Ein Wahnsinn. Mhm. Ja. So realistische Träume. Ja. Also, ich meine, realistische Träume. Ja, das mit der Kuh, das passiert ja jeden Tag eigentlich. Ne? Dass du in der Kuhkostüm gehört oder dass du davon träumst. Ja. Nee, aber so sehr detailgenaue Träume. Ich nicht. Ich auch nicht. Aber mir ist alles sehr verschwommen. Einmal habe ich ein Drehbuch für einen Actionfilm geträumt und der war extremst cool, aber ich habe mich noch nicht mehr daran erinnern können. Ich habe gewusst, das war sehr cool. Ich habe das auch schon mal gehabt. Ich habe auf einem Konzert geträumt. Der Quants haben die geheißen. Aha. Und ich habe mindestens 6 Songs gehört. Und dann am Schluss bei der Hitsingle dann noch 6 Lieder und mit so, dann bin ich aufgewacht. Habt ihr schon mal Klarträume gehabt? Keine Ahnung. Nö, nicht so nicht bewusst. Du? Weiß ich nicht. Ein Klartraum ist, wenn du während dem Träumen merkst, dass du träumst und dann so den Traum verändern kannst, sozusagen. Ja, das kann ich manchmal. Ich habe das ein paar Mal und ich fürchte mich da jedes Mal. Weil ich dann einfach Angst habe, dass das, was ist Realität, was ist Traum und so, da fühle ich mich dann nicht mehr so wohl. Ich habe nämlich jemals erst gedacht, boah, voll cool, weil du kannst ja dann in deine Träume, kannst ja dann alles machen und so, gell? Aber dann haben wir gedacht, was ist, wenn du dann nicht mehr checkst, wo ist jetzt, also was jetzt an Realität und das Traum ist. Weißt du schon? Schau, bei einer Bestellung kriegt man gratis einen Buchkalender 2016. Mit diesem eleganten Buchkalender werden Sie das ganze Jahr über Freude haben, denn er bietet mehr als andere Kalender. Und es steht da, was alles bietet. Wow. Ein Wochentag ist gleich eine Seite, Samstag, Sonntag eine Seite. Gliederung jeder Seite eine halbe Stunde, Einstellung von 7 bis 22 Uhr. Und das ist alles analog. Ja, herrlich, das kann nur für alte Menschen sein. Ich wollte euch eigentlich noch am ersten erotischen Traum fragen, aber so. Na, ich bleibe lieber beim Kalender. Wie gesagt, unsere Träume sind sehr, sehr kurz. Ja. Seine Träume sind kurz. Achso, ich hab mal doch du auch. 40 mm. Ja. In Gottes Namen, das ist ein Sesamring. Ja, sieh mit. Na, ja. Was haben wir noch auf der Liste? Weihnachten, oder? Nee, wir haben noch immer nicht über das Berühmtwerden geredet. Achso, ja, will ich nicht. Das war mehr so ein. Ich hab voll Probleme mit unseren 36 Fans. Wir haben schon 36 Fans, hast du das gewusst? Nö. Ich bin ja schon mal nach, du mal ab. Vielleicht sind es inzwischen ja mehr. Ja, sind sicher mehr. Mein Gott, das ist ein Druck. Ich halte das nicht aus. Ich halte das nicht aus. Mhm. Ich bin ja froh, dass keiner mehr Band kennt, weißt du? Mhm. Ja, aber wenn wir das jetzt da erwähnen, ja. Jetzt kennen 36 Leute mehr. Ihr seid ja eigentlich ein Künstlerpärchen, weil ja, 41. Freundin. 41. Ich hatte auch ein Bandprojekt. Sie ist sogar die Chefin. Ich habe sie gefragt und sie hat gesagt, ja, ich bin die Chefin. Sie ist ja wirklich eine Künstlerin. Also die haben ja so wirkliche Konzerte und Konzepte und so. Nein, ich nicht. Ich nicht. Nein. Ich habe das letzte Mal, dass wir eine Probe gehabt haben, das ist jetzt auch schon ein Monat, zwei Monate her. Es ist schwierig, weil ich bin meistens betrunken bei den Proben. Ich kann mich da nicht so daran erinnern, aber. Du widersprichst dich gerade voll. Wieso? Vorhin hast du gesagt, du bist das Meister der Selbstkontrolle. Nee, ja, bin ich betrunken bei den Proben. Mhm. Aber ich war schon, nein, ich habe nicht am nächsten Tag, wo ich auf Uhr was habe ich gemacht, sondern ich kann mich jetzt nach 3 Monaten nicht mehr erinnern, war das jetzt im September oder war das Anfang September, war das Ende August, war das war vielleicht schon im Oktober? Es war noch nicht Schnee, es war aber nicht mehr heiß. Man weiß es nicht. Weißt du, was ich meine? Auf die Richtung. Ja, so wie nach dem Fußballtraining zwei Bier trinken. Ja, nur halt auf, während der Probe 4 Bier trinken. Ja, das muss ja. So, das macht der Hansi schon gern. Ich mag ja auch nicht wirklich, weil wenn ich nüchtern bin, dann habe ich keine Ausreden mehr. Weißt du? Aber du siehst das auch ein bisschen so als Event. Ab welchen? Es ist ein absolutes Sozialevent. Also ich habe da keine Ambitionen, irgendwas zu erreichen mit der Band. Und ab wann bist du singst da? Na. Wie viel Bier kann der Sänger trinken, ohne dass er zum Nuscheln anfängt? Der Sänger trinkt nicht. Wie ist der Straight Edge? Nein, aber er trinkt nicht so gern Alkohol. Dem macht das nicht so viel Spaß. Also, manchmal trinkt er Bier, aber bei den Proben auch nicht. Ich glaube, der möchte lieber so klar und fokussiert bleiben. So wie Henry Rollins. Apropos Henry Rollins, ich habe jetzt ein Foto von Henry Rollins gesehen und ich habe mich einfach nur noch erschreckt. Echt? Ich meine, er schaut noch immer gut aus, gell, aber er schaut alt aus. Ja, der hat graue Haare gekriegt. Ja, 55 oder was? Ja, mein gesehen. Wahnsinn, hast du wie der Iggy Pop. Ja, der hat auch graue Haare bekommen. Ja, das ist eh klar, dass die alle alt werden. Ich meine, wir werden auch älter, gell? Ich habe auch graue Haare gekriegt schon. Echt? Und die waren ja schon alt, wie ich sie noch kennengelernt habe damals, vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren. Mhm. Ist schon her, ja, ist schon her. Ja, naja, sie sind immerhin nur am Leben, was man also unbedingt vor allem. Ja, das haben es manche nicht so lange geschafft. Das stimmt allerdings, ja. Ich glaube, der Iggy Pop wird dann noch relativ lange am Leben bleiben. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so ein Helmut Schmidt wird. Nein, bitte jetzt, wir reden nicht mehr von sowas. Das ist ja schrecklich. Schlimm, gell? Stell dir vor, ja. Wirklich sowas. Der Iggy Pop, da wird jetzt ein sehr cooles Zitat von ihm gehört. Er hat gesagt, I don't think it is shameful to wear a dress. Nein, warte mal. I don't think it is shameful to dress like a woman because it's not shameful to be a woman. Cool, oder? Und wir sind in 2015. In 2015 sind wir. Ja, geradeaus. Ja. Ich weiß nicht, ich habe das cool gefunden, dass er das gesagt hat. Ja. Er hat ja auch 1995 in dem Film Dead Man Frauenkleider getragen. Ah, vielleicht kommt es daher. Ich weiß nicht, ich hab den Film Dead Man nicht gesehen. Batman habe ich gesehen. Was war denn der Lieblings-Batman? Der George Clooney oder der Typ mit dem... Was? Wer ist denn der Letzte? Der Alte aus der Serie. Spiel. Adam West. Aber eigentlich Adam West eher wegen Family Guy. Adam West. Habt ihr Family Guy gesehen? Nein. Okay, da spielt der Batman den Bürgermeister. Wurscht, egal. Den finde ich ganz cool. Aber sonst, ich bin kein so ein großer Batman-Fan. Nö. Ja. Ich habe jetzt Jessica Jones geschaut. Ist gut. Das war nicht schlecht. Das ist erstaunlich, dass ich sowas mag. Ist die Staffel schon fertig? Ich werde nur zum echten Nerd. Ja, naja, du bist ja mit einem Nerd zusammen, also insofern. Ja, aber ich habe immer gedacht, ich bin mehr Nerd als die Männer. Aber nein. Jetzt mag ich das jetzt auch. Das ist voll wie bist du denn bei Dr. Who? Die aktuelle... Ich hole mir jetzt eine Coca-Cola, das ist jetzt euer Thema. Ja. Die aktuelle Staffel... Hol mir... Nimm die Flaschen. Was denn? Die aktuelle Staffel... Schaue ich natürlich täglich. Ja, musst du ja. Nein, am Samstag immer. Und every given Saturday. Beim anderen bin ich dritte Staffel Ende. David Tennant lebt. Und du hast es total gespoilert und mir erzählt, dass er stirbt. Was du wenigstens, er muss sterben. Früher später wird er sterben. Ich weiß es eh. Wollte jetzt ein bisschen ärgern. Nein. Ich habe seitdem nicht mehr geschaut. Weil er mich halt einfach momentan so anzipft. Ja, ich bin inzwischen jetzt Jessica Jones geschaut, deswegen. Ja. Da gibt es noch eine Staffel, durchgeschaut, passt. Ich warte jetzt auf Fargo, bis Fargo endlich fertig ist, damit ich das weiterschauen kann. Die zweite Staffel Fargo ist ja großartig. Und alle sind begeistert von Fargo. Tom, bist du auch begeistert von Fargo? Noch nie gesehen. Ah. Ich habe nicht meinen Film ganz gesehen. Ah. Das geht ja nicht, das musst du schon machen. Also ich finde, der Film ist schon gut, aber... Ja, nichts gesehen. Nicht aber was? Es gibt eine Serie, die ich mir angeschaut habe. Braunschlag, altes Geld. Ja, hast du das gut gefunden? Es sieht ja noch geil aus. Ja, weil ich habe da jetzt das schon... Das also ich habe da relativ bald aufgegeben. Mit wenig Kameradiere, weil die meisten immer so fratzenhaft sind. Also ja. Der Commander ist einer, den ich super finde. So super. Aber ansonsten, nö... Ja, ich habe da leider die Begeisterung am Anfang quasi da und die hat relativ schnell nachlassen. Ah ja, und der Hundeflüsterer, den finde ich auch noch gut. Hm. Aber ansonsten, ja, es ist. Cesar Milan. Da kenne ich aber auch noch die South Park-Folge von dem. I don't even acknowledge it. Reden wir vom Hundeflüsterer? Nein, Cesar wir reden Milan. Nicht von dem. Aber ich schaue mir South Park eigentlich nur auf. Es gibt vom altes Geld, okay, da gibt es okay, einen, okay. Nicht von Braunschlag. Entschuldigung. Verzeihung. Ja. Wenn ihr dann fertig mit dem Thema seid, komme ich wieder. Ne? Manuel Rubi, super fies. Ja, aber mit blonde Haar. Pff. Ja, es gibt eigentlich irgendwie, alle sind ein bisschen doof. Alle? Bis am Commander. Nein, der ist auch doof. Jetzt, oder? Der hat letztens, wie sie Mama gekommen ist. Achso, okay. Ich habe auch bei der letzten habe ich irgendwie die ersten 10, 15 Minuten nicht gesehen und mir hat schon ziemlich was gefällt eigentlich dann. Mhm. Aber jetzt wirklich, dass ja, du kannst ja eh nachschauen, oder? Ja, freut mich nicht. Genau. Außerdem hat der Schröder eh die DVD, hat er zum Geburtstag vor einem halben Jahr gekriegt und wir haben sie schon immer nicht angeschaut. Der Schröder ist mein Busenfreund. Ah. Mein Lieblingsdeutscher. Das die ist der Buben. Soll ich sagen? Das ist der Schmusedecker. Ist es der Schröder? Das ist mein Ghostwriter. Der heißt auch Schröder. Ja, der ist Schrödinger. Er kann sogar... Schrödinger nicht. Ist der mit der Katze? 1933, Nobelpreis für Physik. Musik. Der Schrödinger. Jetzt lass mal bitte den Tom vom Schrödinger erzählen. Es ist kein Erwin. Na, der kann eine Waschmaschine, hat er mal repariert. Meine Bachelorarbeiten hat er... Korrigiert. Wie viele Bachelorarbeiten hast du geschrieben? Zwei. Boah. Bist du Doppelbachelor? Nein, ich bin einfach ein Bachelor. Ich habe zwei schreiben müssen. Im Gottes Namen, was hast du denn studiert? Was Richtiges, gell? Was Gescheites? Nein. Ja, aber was, interessiert mich schon, was hast du studiert? Information, Medien und Kommunikation. IKT. IKT. Na. Ja. Okay, cool. Ich habe immer eins gekriegt auf IKT. Als Sonderschullehrer ist das nicht so leicht. Wir haben auch IKT gehabt. Und das war nämlich lustig, weil unsere IKT-Professoren, das waren richtige Nerds. Also so aus dem Keller, außer Sonne und so. So Stereotype. Also das war. Nein, die gehen jetzt ja alle raus. Da gibt es ja das Spiel. Was denn? Da gibt es am Handy so ein Spiel, wo man herumrennen muss und man ist entweder Team Grün oder Team Blau. Und dann kann man jede Adresse oder jedes also Augmented irgendwas... Reality. Ja, na schon. Aber jedenfalls und deswegen gehen die Nerds jetzt spazieren mit dem Handy. Das war ziemlich lustig. Ich glaube, seit man das Handy überall mitnehmen kann oder wenn man das Internet immer bei sich hat, dann haben die Nerds auch keine Schwierigkeiten, das Haus zu verlassen. Oh. Stabile Seitenlage. Ich habe definitiv am meisten Platz da, weil die Leute gesagt haben. Ich glaube, wir machen jetzt unser Foto. Jetzt? Jetzt? Bleib an. Nein, tu nicht. Mach kein Foto. Für uns. Nein, bitte nicht. Danke. Reden wir lieber ein bisschen über meine Themen jetzt. Jetzt haben wir die ganze Zeit über eure Themen über geredet. Raumfahrt? Ja, nein. Ich möchte ein bisschen über Werbung reden. Mhm. Und zwar... Mach mal kurz eine Werbepause. Ja. Passt. Also, es hat mich das erste Mal wirklich geflasht, wie ich gehört habe, dass es in Brasilien eine Stadt gibt, wo sie Werbung verboten haben. Oh. Dann habe ich ein bisschen recherchiert und bin draufgekommen, es war Sao Paulo. Aha. Und Sao Paulo ist, oder Sao Paulo, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Sao Paulo. Und das ist ja eine richtig große Stadt. Sehr, sehr groß, ja. Ja. Und dann habe ich probiert, mir ein bisschen schlauer darüber zu machen, aber ich bin nicht weit gekommen. Ich überlege gerade, ob ich dort Werbung gesehen habe. Anscheinend nicht, oder? Reclaim the City. Also Plakate oder so gibt es nicht, glaube ich. Und das finde ich schon geil, weil ich jetzt nämlich jeden Tag, wenn ich so in die Schule gehe, zur Arbeit, mir denke, also mir macht Außenwerbung richtig aggressiv. Ich habe es nämlich aufgrund meines Lebenswandels so weit gebracht, dass ich relativ werbefrei bin in Wirklichkeit. Also ich habe keinen Fernseher, das heißt, ich habe keine Fernsehwerbung. Radio höre ich eigentlich ja, Ö1, da spielen sie keine Werbung und sonst höre ich keinen Radiosender. Das meiste, was ich höre, ist Podcasts und Spotify, da zahle ich dafür, dass ich keine Werbung habe. Weißt du, ich zahle ja alles. Und dadurch bin ich so, gibt es für mich Werbung nicht. Und dann fällt mir eben diese Plakatwerbung immer so ganz negativ auf. Und ich finde sie so unendlich aggressiv, gemein, übergriffig. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich meine, natürlich, es ist jetzt ein kein... Nein, es ist eigentlich schon ein erstes Problem, weil es mir jeden Tag ein bisschen den Tag versaut, wenn ich in die Schule gehe. Abgesehen von den Hunden, die mich ankläffen. Aber wenn der Tom mit seiner App recht hat, dann habe ich bald ein Mittel gegen die Hunde. Aber, also ich finde es jetzt auch, ich finde es jetzt nicht schön und das ist halt ein bisschen schier. Aber ich würde mir jetzt nicht davon, also ich finde es halt ästhetisch nicht schön und mir gefallen halt schöne Sachen, beziehungsweise ganz schiere Sachen. Aber Werbung ist ja das so dazwischen. Aber, was ist denn schön an Werbung? Nein, ich habe nicht gesagt, dass sie schön ist. Ich habe gesagt, sie ist so dazwischen und sie ist nicht so Abbruchhaus, Mistkürbisch bei Schier. Lieber Abbruchhaus, Mistkürbisch bei. Ja, eben. Und deswegen entweder schön oder schier, aber so, nicht Werbung, weil Werbung ist dazwischen. Aber ich würde mir deswegen nicht den Tag verderben lassen, Hansi. Nein, den Tag lasse ich mir nicht. Aber mein Gott. Es geht schon, es geht mir ans Gemüt, ich sage es euch ganz ehrlich. Weil ich mir denke, ich brauche das alles nicht. Ich werde nicht dafür bezahlt. Ich kriege ja nichts davon, von der Außenwerbung. Ich krieg, wenn ich jetzt ein Ö3 hören würde, dann kriege ich was davon, weil ich werde bedudelt und habe die neuesten Hits der 80er, 90er und der 2000er. Ich weiß nicht, was Ö3 gerade spielt. Aber... Und ich krieg Last Christmas vorgedudelt. Dafür, da kriege ich was dafür. Was ist die Radiowerbung ist ja die fürchterlichste. Das weil ist die so, ganz aggressive, ja. So aufgepitchte Stimmen, die so klingen, also absolut abnormal und dann auch irgendwie doppelte Geschwindigkeit, damit ja auch schnell nur gesagt werden muss, dass die Mindestvertragsdauer noch die ersten 6 Monate. Und ich habe jetzt irgendwas gehört, irgendwo, woanders, ich weiß nicht wo, dass sie die Werbung zwar nicht lauter schalten im Radio, aber irgendwie... die Frequenzen verdichten oder so, keine Ahnung. Ja, man kann es kommt mir schon lauter vor. Es ist nicht lauter. Der Lautstärkepegel ist der gleiche, aber dadurch, dass es irgendwie mit die Frequenzen nur mal spülen. Man kann das heller machen und die Stimmen auf. Also ja, da, man kann das tatsächlich so einstellen. Ja. Ja, und es ist wahrscheinlich halt auch, weil dann zwischendurch Musik ist und du bist Radioprogramm ist doch was anderes. Aber jedenfalls, das ist halt der Unterschied. Ich krieg halt was dafür für die Werbung, dass ich das ertrage, die Werbung zu lesen. Sogar im Internet kriegst du was davon. Du kannst Bild.de-Artikel lesen und schaust du dafür Werbung. Weißt du, du hast da Gegenleistung. Aber jetzt hast du Straßenwerbung, da habe ich nichts davon. Naja, du kannst von A nach B gehen. Ja, da kriege ich nichts gezahlt dafür. Ich könnte ja ohne die Werbung von A nach B gehen. Aber ja, aber du könntest auch ohne Werbung. Du könntest da ohne Werbung im Internet sein. Wenn es keine geben wird. Aber da müsste irgendjemand den Content produzieren. Und die lassen wir das irgendwie auf die andere Art und Weise noch einreden. Aber jemand hat ja den Contact in der Welt auch produziert. Außerdem haben Häuser wir gebaut, Bäume gepflanzt. Content. Außerdem haben wir auch einen Werbepartner. Wir haben ja auch einen Werbepartner. Ja, das sind irgendwelche Kataloge, die du auf dem Dachboden von deiner Oma gefunden hast. Und das ist ich meine jetzt einen anderen Werbepartner. Wen denn? Ding, die Zähne. Welche Zähne? Elida. Ja, nicht ernsthaft. Die wollen wir jetzt Zahnpasta gehört von denen. Na, du nicht, aber. Ja, jetzt nehmen wir. Ich würde es ja nicht nehmen wollen, erstmal. Sei mal nicht böse. Na, das ist 230 Meter schon. Aber ja, hoffentlich, gell. Du gibst es eh gleich wieder in deiner Gemeinwohlbank, also insofern. Hätte es schon passen. Nein, ich weiß, da wäre ja aggressiv, wenn es um Werbung. Also, weil ich habe nämlich jetzt unlängst wieder mit irgendjemandem geredet und habe halt, der hat halt gefragt, was machst du so? Und die haben gesagt, bin das und das. Also, das ist schon total toll, was du da machst, hat sie dann gesagt. Und dann habe ich gedacht, da ist aber schon immer gemeint, das, womit man Geld verdient, oder? Was machst du? Ja, ja, genau. Was machst, also mit was verdienst du Geld? Das nächste sage ich dann, ich bin ein Podcaster. und die war halt so beeindruckt von meinem Beruf, weil der ist ja wirklich total, also das ist ja total sinnvoll, was ich mache. Und so. Ich denke mir, nein, es ist alles total sinnvoll, was man macht. Ich meine, ich bin ja total dankbar dafür, dass irgendjemand das Mikrofon zusammengeschraubt hat, dass es mir jemand verkauft hat, dass irgendjemand den Strom da, weiß ich mal, die Mühle, alles ist sinnvoll. Nein. Bis auf Werbung. Jetzt, nee, so, Leute, die in der Werbeindustrie arbeiten, ich kann es auch nicht. Ich kann es wirklich nicht. Ich kann nicht stundenlang vor dem Photoshop sitzen und irgendwas machen, damit es jetzt wirklich passt. Beziehungsweise stundenlang, also Architektursetting, die Architekten, die da irgendwie Wochenende drin sitzen und was machen, und dann wird sowieso wieder verworfen. Und diese sinnlose Arbeit, das ist die kann sinnlos, ich auch überhaupt nicht. Das ist vielleicht sinnlose Arbeit, aber das Grund, ich meine, sei mal nicht BSG. Ich habe heute zum Beispiel wieder... Bin ich da gesessen und habe eine Stunde lang probiert, ein Kind zählen bis 4 beizubringen. Und wir sind nicht weiter gekommen, weil es halt sich einfach nicht merkt, nach 3 kommt 4. Das ist auch sinnlos gewesen, so wie der eine Architekt, der halt jetzt... Nein, das ist nicht sinnlos. Nein, es ist nicht sinnlos. Es ist weder für mich sinnlos noch für den Architekt sinnlos, weil er wird bezahlt dafür, hoffentlich. Ich werde bezahlt dafür, das Kind hat was davon. Die Leute, die diesen Auftrag gegeben haben für das Haus, haben mehrere verschiedene Varianten gesehen. Es ist nicht sinnlos. Was wirklich sinnlos ist, ein Bedürfnis zu erwecken, das vorher gar nicht da war, für etwas, was man nicht ernsthaft braucht. Zum Beispiel Tortenecken mit Apfelstrudelgeschmack. Wir hätten nämlich die originalen... Echt, das war Apfelstrudel? Das mir ist eingeredet worden, mir ist erzählt worden. Werbung wirkt. Werbung wirkt. Was? Mir ist eingeredet worden, dass das ja, super gut cool ist. Und ich habe gedacht, das ist super gut. Jetzt habe ich es gekauft. Es hat keiner gesagt. Wir haben beim letzten Mal gesagt, habt ihr es gesehen? Ja, wir haben es gesehen. Die Werbung. Wow, die Werbung. Nein, ich habe es nicht gesehen. Nö. Wohl, jetzt haben wir aufgeschrieben. Wir haben alle davon geredet, dass wir dieses Werbeplakat gesehen haben. Und die Biene hat dann gedacht, mei, das soll toll sein, hat keiner gesagt. Wir haben doch ausgemacht, dass jemand das kauft. Ja, die Momo hat es dann eh gekauft. Dann habe ich es grausig gefunden. Dann hast du aufgegessen. Ja, naja, und nicht ich schmeiß nichts weg. Ich habe halt gedacht, damit wir heute was zum Essen haben. Ja, haben wir ja einen guten Kuchen gehabt. Und diese geilen Kekse und schmandige Simit. Du da ein bisschen Cola trinken. Ich dann. Weil das kann man sich nicht aufhalten. Na jedenfalls, ja, ich finde alle Berufe größtenteils sind wirklich sinnvoll. Ich lehne mich jetzt weit aus. Ich finde, der Beruf des Soldaten ist sinnvoll. Ja, aber es ist halt immer, wenn du selber davon entfremdet bist, von der Tätigkeit, mit der du Geld verdienst oder Geld verdienen musst, dann ist es extrem zart, wenn du selber nicht du dich damit identifizieren kannst. Es kann nur so ein großer Blödsinn sein. Wenn es für dich einen Sinn ergibt, dann ist es eine gute Sache. Ne? Aber wie gesagt, also ich finde, aber ja, und der Typ, der die Werbeplakate raufklebt, der macht auch total sinnlose Arbeit. Der ist aber ein Mensch, der wahrscheinlich keine andere Arbeit findet, der wahrscheinlich auch was anderes machen wollen würde. Mhm. Und der Werbegrafiker? Man kennt ja, ich habe nichts gegen Bilder im öffentlichen Raum. Gell? Also wenn sie jetzt an da irgendwelche schönen Sachen hinhängen würden, würde ich sagen, passt. Gell? Hängst du ein Monet auf? Oder stimmt, was, ja, Kunstwerke, oder Kunstwerke ja, statt Werbung. Ja. Oder irgendwas anderes, einen schönen Spruch, keine Ahnung. Okay. Ein modernes... Ein modernes, esoterisches. Kann alt sein, ist mir scheißegal. Aber, weißt du? Ja, sicher wäre es schön. Vielleicht die Kirche, ja. Im ersten Bezirk, dass die Kirche da eine Werbeoffensive für die Kirche macht. Die haben ja so viele Abgänger. Naja, na, weiß ich nicht. Ich habe hab dazu vielleicht. Schreibt sich der Atheist in mir. Ich habe da eine E-Mails-Umfrage habe ich gefunden. E-Mails-Umfrage von 2000. Ist so vorbereitet. Stichprobe 1000 Leute, also durchaus repräsentativ für Österreich. Ich habe keine Ahnung, sind 1000 Leute? Echt? Das ist schon viel. Ja, okay, gut. Nee, befragt sind Personen worden ab 16, wahrscheinlich Abbild unserer Gesellschaft vom Geschlechter her und von der Alter okay. her. Ergebnis? Der 13 her. Von dem Alter her halt, ne? Ja. Du warst schon. Ich meine, selber jetzt einmal nicht kritisch. Ja, mit Alter, ohne Alter. Jetzt, du, komm. Nein, lass dich Tom ausreden. Das Personen ab 16. 13% kein Gott, 21% weiß nicht, 7% sind noch unentschieden. Was, wir haben 13%, 11% ernsthafte Atheisten? Also Leute, na, 13% glaubt an keinen Gott. Das heißt, die sagen, wir glauben nicht. Die sagen, es gibt keinen Gott. Wir sind schon 13%, das finde ich geil. Und 21% weiß es nicht. Das sind Diagnostiker. 7%, 21? Genau, 7% unentschieden, was sie glauben sollen. Das finde ich leid. 34% glauben an ein höheres Wesen. Okay, und 25% glauben an den leibhaftigen Gott, wie er in der Bibel steht. Also jeder 25%? 25. Haben sie nur mal noch. Also jeder vierte, der da entgegenkommt. Glaubt an Gott. An Bibelgott. Genau. Ja, und bei uns? Aber sind das dann Moslems auch? Weil das ist ja der Bibelgott. Nein, ich bin Atheist. Ja. Also ich glaube, sie haben... Ja. Nein, sie haben ich weiß nicht. Wahrscheinlich haben sie getaufte Christen gefragt. Also ursprünglich, das weiß ich jetzt auch nicht auswendig, aber es ist okay, schon naja, krass. Gut, na, es ist ja da wahrscheinlich haben sie das. Es gibt ja nicht viele Muslime in Österreich. Was sind es denn, 7%? Also es ist wirklich nicht viel. Ja. Vergleichsweise wenig, da gibt es glaube ich mehr Protestanten noch. Lutherische. Du bist auch schon ausgetreten. Ich bin noch immer zahlendes, teilnehmendes Mitglied der evangelischen Kirchengemeinde Spital. Ja, aber das hat andere Gründe. Also ich kenne den Pfarrer, ich finde, das ist ein netter Mensch, der geht zu alten Menschen, kranke Menschen, schwache Menschen, redet mit ihnen, gibt ihnen Hoffnung, Trost, Rat und so einen Scheiß. Aber ich glaube nicht dran, dass Gott uns irgendwie, Gott hat keinen Plan. Nein. Ich glaube, wir sollten das Thema gar nicht aufmachen. Jetzt über, oder? Was sagt sie? Wollt ihr über Gott reden mit mir? Ich weiß nicht, wenn es lustig ist schon. Nein, ansonsten nein, nicht. Lustig. Das ist noch, das Gott ist noch, so unlustig, oder? Gott hat dem jetzt Geburtstag. Das ist schon ein bisschen gemein, oder? Ah nein, Jesus hat Geburtstag. Hurra, mit Gott. Jesus lebt, habe ich geschrieben. Nein, Gott ist gemein. Ich glaube, er ist gemein. Im Volksschul. Entweder ist er gemein oder er ist nicht allmächtig. Eines von den zwei Sachen. Das müssen sich bewusst werden, die Menschen. Nein, wurscht, ja, gut. Anderes Thema, oder? Reden wir über was Erbauliches. Ja, Weihnachtsfeiern und Essen. Zum Beispiel, ja, wir haben keine Weihnachtsfeier. Also insofern, wohl doch, wir haben eine, aber wir kriegen nichts zum Essen. Wer ist wir? Wir in der Schule. Okay. Also es ist ja immer so Weihnachtsfeier, da geht die Firma, wird eingeladen zu Fratellis und da wird für teures Geld Fratellis Pizza gegessen. Ich weiß nicht, das war meine letzte Weihnachtsfeier. Brüder. Nein, das ist ein teurer Italiener im ersten, glaube ich, oder? Heißt der Fratellis? Ich weiß es nicht. Und da, das war meine letzte Weihnachtsfeier, auf der ich war, ja. Und der war richtig, also da hat so eine Pizza hat 20 Euro gekostet. Das ist viel Geld, oder? Viel Geld. 20 Euro für eine Pizza? Und ich habe die Pizza gegessen. Ja, ich habe das. Das muss wirklich eine gute Manzo, Pizza. Die Filetti di Manzo, oder wie das heißt. Also das teure Rindfleisch habe ich gegessen. Carsten hat es bestellen, was du willst. Ach so, ja. Und das habe ich schon sehr, sehr nett gefunden irgendwie. Ich habe zwar den Sinn in dem Ganzen nicht entdeckt, weil mir gedacht habe, hätten sie mal lieber die 30 Euro geben oder 40. Und die anderen Leute hätte ich nicht sehen müssen. Hätte ich auch nicht unbedingt gebraucht, aber bitte, Entschuldigung. Ich mache mir gerade einen Knoten, weil mir ist jetzt bei dir Leute was eingefallen, was ich dann noch dazu habe. Was nicht, nein, was anderes. Also, nette Leute. Den Hermes? Ja, die haben jetzt Jubiläum gehabt, 20 Jahre nette Leute schon. Echt, Maschine. Das war schon toll. Naja, jedenfalls, und jetzt in der Schule haben wir in dem Sinn Weihnachtsfeier, dass halt alle Kinder in die Aula kommen und wir singen und tanzen. Und so. Lasset uns singen. Freut euch, ihr Christen. Tanzen und springen. Freut euch sehr. Schon ist nahe der Herr. Weil ich bin momentan, es ist erst der dritte Advent und die wie heißt das, Dezember. Und wir haben schon so viele Weihnachtslieder gehört und gesungen. Ja, es gibt keine coolen Weihnachtslieder, oder? Oder es gibt keine gescheiten Geburtstagslieder und keine guten Weihnachtslieder, glaube ich. Doch, ich finde schon. Also ich finde das von Rolf Zukowski, heute kann es regnen, stürmen oder schneien, schon sehr. Das ist schon super. Das ist ziemlich lustig. Kennst du nicht, gell? Nein. Ich werde es dir bei Gelegenheit einmal zuspielen. Sie wirst du dann. An deinem Geburtstag einfach. Ja, das ist eine gute Idee. Da gibt es eine schöne Version für dich. Machen wir halt diese Party, oder? Mach mal der Party, oder? Ist ja wurscht. Ach so, aber du machst, was willst du machen? Du willst in irgendein Pub gehen, oder? Es ist Silvester und ich laufe immer am Silvesterlauf mit, um 11 Uhr Vormittag. Und nach 30 Minuten, ich bin immer extra langsam, die 5 Kilometer, damit ich nicht allzu verschwitzt ins Pub gehe. 5 Kilometer in 30 Minuten? Ja, das ist schon. Oder länger. Nein, es dauert länger, weil es ist immer relativ trubelig beim Startziel und bis du einmal wegkommst, sind die ersten eh schon ausgerissen. Ja. Und wenn du jetzt weißt, wie der Satz begonnen hat, dann kriegst du einen Zuckerl. Ja, am Abend hast du dann schon Zeit, da können wir schon ein bisschen Party machen. Ja, der Plan ist ja der, dass wir dann ins Flanagans gehen und anstoßen. Okay, aber am Abend kommst du dann zu meiner Party. Ja, gerne. Okay. Ja, passt. Dann machen wir einen Live-Podcast. ich werde dir dann mit der Ukulele, oder hast du eine Gitarre bei dir daheim? Ist vorhanden. Weil ich dir dann das Geburtstagslied von Rolf Zukowski vorstelle. Dann wirst du sagen, boah, das ist ja wirklich viel besser als Happy Birthday oder Hoch soll er leben. Ist es wirklich? Oder na, oh yeah, yeah. Oh, genau, stimmt. Ist ganz schrecklich, ja. Und ich finde ja alles vom Stevie Wonder auch ganz schlimm. Nein, das mag ich auch nicht. Tot gespielt. Es ist so viel schon tot gespielt. Was? Da-da-da-da-da. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Ah ja. Also das von den Beatles geht noch halbwegs, finde ich. Weil was denn? Hey Jude? Nein, die haben auch... It's your birthday. Ah, echt? Ich bin bei Blocksberg die Geburtstagsfolge daheim. Können wir dann hören. Ja. Na, gute Idee. Kassette. Oder auch nicht, gell? Also, nein, nur falls ihr Lust habt, gell? Wir müssen es gerade warten. Meine kleine Cousine wollte mich jetzt besuchen und die wollte unbedingt Bibi Blocksberg kennen. Also, habe ich gedacht, vielleicht wollt ihr ja. Ich kenne die Bibi Blocksberg gar nicht. Ja, wirst sie kennenlernen. Bibi und Dina am Bauernhof. Die Mama hat das Spiel von der Biene. Das ist nicht so. Und man stirbt beim Huhn schon. Man stirbt beim. Ist ein Gameboy-Spiel, muss man dazu sagen. Und da habe ich nie überlebt. Also, ich habe das. Das ist geil, dass man stirbt, wenn das Huhn kommt. Es ist das schrecklichste Gameboy-Spiel, das es gibt. Es ist ein Gameboy-Spiel und das Huhn Bibi kommt und. Am Anfang und du stirbst. Ein Psycho-Chicken. Ja, und das beim Kinderspiel. Habt ihr schon mehr geschafft bei dem Spiel? Ich habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass ich mit Internetrecherche und allen meinen Gamer-Skills da über das Huhn drüber rausgekommen bin. Mit Cheats? Nein, von Nachschauen. Weißt du, zum Nachschauen, was tut man da? Habt ihr das schon gemacht? Nein, apropos Huhn, wenn ich mal. Hast du nachgeschaut, nichts gefunden, oder? Oi, okay, na gut, dann. Es muss irgendeine Knopfkombination geben. Hast du schon alle Knöpfe gedrückt? Nein, es ist so. A, B, B, A. Ich habe im Internet nachgeschaut und habe in Wirklichkeit nicht das Spiel gefunden, weil da gibt es immer so modernere Bibi und Tina spiele, aber nichts, wo ein Händel daher rennt und die stirbt. Ich glaube, dass es genau das eine Spiel ist, das kaputt ist. Also aus der Serie alle anderen auch nicht. Nur diese eine Kassetten da halt meine. Achso, die Cartridge ist broken. Ja. Das glaube ich nicht. Da rennt der Hund daher, sonst nirgends. Ein Hund. Hund. Hund oder Huhn? Huhn. Wir sind bei Weihnachten. Weihnachten. Oder? Weihnachtsfeier. Du hast auch eine Weihnachtsfeier, oder? Nein. Ich weiß es nicht. Also eingeladen bin ich nicht. Ich habe keine Weihnachtsfeier, aber ich. Ja, es muss jetzt auch nicht unbedingt sein, gell? Also so. Hansi sitzen. Setz dich brav hin, beide Füße auf den Boden. Nicht umfallen. Deine Lippen berühren sich. Deine Füße sind flach. Mach doch progressive Muskelentspannung nach Jakobs. Monarch. Muschel. Jakobs Muschel. Entschuldigung, ich bin unterbrechend, obwohl ich gerade gesagt habe. Nein. Muss nicht sein, Weihnachtsfeiern, hast du gesagt. Gell? Nein, muss nicht sein. Kommt drauf an, auf die Leute an. Gell? Aber ich habe schon ganz nette Weihnachtsfeiern erlebt. Aber ich habe das nie so erlebt. Ich habe nie in so einer Riesenfirma gearbeitet, wo ganz viele Leute sind, wo dann so arge Sachen passieren. Leute so voll betrunken ja, sind. Ja, und so sich auf den Kopierer draufsetzen und den Arsch von der Kopf. Ja, sowas hätte ich gerne mal. Wenn es da draußen eine große Firma gibt, die mich anstellen möchte, jetzt noch schnell, ich würde es machen. Würdest du dann auf die Weihnachtsfeier gehen? Ja, du könntest ja, dann nur für die Weihnachtsfeier. Also du bist dann da. Ne? Sie sollen mich jetzt anstellen? Nö. Ne, bis 1. Ja, Jänner können sie mich anstellen. Ja, was macht denn die Käsedecke ohne dir? Ja, ist ja. Ohne dich, Entschuldigung. Ist ja wurscht. Aber das würde ich dann schon machen, also. Ja, ich würde mir eventuell auch meinen Hintern kopieren, ganz ehrlich. Ernsthaft? Du willst deinen Hintern kopieren? Ja, weiß nicht. Ich hätte einfach keine. Wenn die Crowd passt. Wenn sie gepleased werden will. Nein, ich glaube nicht, dass ich meinen Hintern kopieren würde. Das ist sicher ekelhaft. Jetzt sind wir sicher schon auf 50 erst. Wer ist schon auf dem Kopierer gesessen, muss man sich denken. Ja. Wie viele Leute legen noch ihr Gesicht drauf, und, um ein Bewerbungsfoto zu machen? Nein. Habt ihr das einmal gemacht? Ein Gesicht kopiert? Ja. Das würde ich gerne mal machen. Ich mache das heute noch daheim, glaube ich. Hast du einen Xerox daheim stehen oder was? Einen Scanner habe ich daheim. Und da scanne ich mein Gesicht einfach ein. Naja, mal schauen, was passiert. Ja, sicher, man kann das durchaus machen. Es gibt so Sachen, die sind immer so ein bisschen tempting, gell? Die, aber man macht es nicht. Tempting, verlockend. Ja. Ja, ich wäre jetzt ein bisschen gegen die Verwendung der Anglizismen da. In Englisch ist das Englisch der Dummen. Deswegen wäre jetzt immer, wenn du danke. Was auf Englisch sagst, wäre ich das dann auf Deutsch übersetzen. Mhm, danke sehr. Ich bin schon vor ungefähr 10 Minuten gekippt, glaube ich. Wahrscheinlich etwa 10 Minuten. Bevor ihr mir die Werbung angefangen habt, haben wir schon gedacht, hui. Egal. Gell? Ja, und Tom? Naja, es gibt eine Firmenweihnachtsfeier, aber die ist uninteressant, weil sie im Gasthaus von der Filiale stattfindet. Also in der Kantine. Ah, okay, gut. Ne. Also, gibt es Alkohol dann? Bier. Ja, Bier ist Alkohol. Nein, aber mittlerweile habe ich eh schon was anderes. Gehst du gar nicht hin? Nein, es gibt zwei Sachen. Es gibt eigentlich drei Sachen. Das eine ist mein Freundeskreis von früher. Die machen immer so ein Weihnachtsessen auf einen Sonntag. Das war nicht. Da tun sie alle schön anziehen und dann fragt sie jeder, was er so macht. Weil das schon eben, wenn man sich ist also, so wie Matura-Treffen praktisch. Seit er die Leute nicht mehr gesehen hat, die meist oft. Sehr, sehr oft. Das ist aber lieb. Und manchmal wird es auch lustig. Fragen sie die dann? Das sind dann auch die Leute, die fragen, und was machst du jetzt? Ja, genau, ja. Du kannst sagen, ach so, jetzt Podcast. Nein, dann sage ich immer das, was ich immer mache, und sie so, ah, bist du noch nicht fertig mit Studieren? Nein. Ja, stimmt. Ja. Und das andere ist dann die andere Freundeskreis, die treffe ich öfters, das ist der deutsche Freundeskreis, und mit denen gehen wir auch. Schrödinger. Da ist der Schröder dabei, und da gehen wir halt auch essen, aber jetzt nicht so gediegen, sondern da kommt nachher ein bisschen Saufi-Saufi auch dazu. Saufi-Saufi. Naja, und das dritte ist jetzt, meine Friseurin macht einen Wichtelabend. Kennst du das? Wichtelabend? War ja schlimm. Engel Bengel sind die Wiener, glaube ich. Also einer organisiert ein Geschenk und das wird dann verlost und jemand anders so. Hat hier ein Geschenk. Ach so, normalerweise ist ja Wichteln so, dass man so einen Namen zieht und dem dann was schenken richtig, muss. Richtig, genau, so ist es, ja. Ah, doch, so. Ja. Nein, das letztens habe ich ja, ich war ja neulich ein bisschen feiern, triff ich die Karin, die nämlich auch beim Wichteln dabei ist, und ich frage sie, und bist du auch dabei beim Hamstern nächstens? ich hab Hamster mit Wichteln verwechselt. beim Hamster, Schmapster. Also das zieht sich schon ein bisschen, dass du so beim, im betrunkenen Zustand gewisse Dinge verwechselst. Ja, na ja. Ja. Aber das ja, passt aber schon. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht so kein großer Fan von Wichteln. Du? Nein, ja, nicht, nein. Wobei ich aber mal... Dann hast du dann immer 10 Euro, darfst das Geschenk nicht überschreiten. Stimmt, und das ist dann voll anstrengend. Und naja, was kann man machen? Man kann ja was kochen. Schokolade oder Schokolade einfach schenken und fertig. Ja, ein Häferl mit ein paar Zuckerl drinnen oder ein Duschgel, ja, wenn es stinkt. Ja, genau. Ein Duschgel. Aber nie auf die doppelte Bedeutung des Geschenks verzichten. Also. Ja, nie. Nein, aber ich habe früher schon, also wir haben eigentlich immer mit Freunden am 24. am Abend statt Metten gehen und sie in der Stadt treffen. Ja, ja, das Fortgehen. Und dann so halt Leute getroffen, die man sonst nicht trifft. Und letztes Jahr habe ich dann aber leider auf der Couch verbracht mit meinem Bruder zusammen und ich glaube, es war nämlich deswegen, weil der Prinz von Zamunda im Fernsehen war. Oh, das ist so cool. Nasenstüber, Nasenstüber. Und das hat dann schon, ja. Aber haben wir es dann nicht geschafft in die Stadt. Ich hab das früher einmal gemacht. Und zwar, weil da, wo ich herkomme, die Stadt ist eigentlich keine Stadt, das ist ein Kaff. Und die Leute kennen wir jetzt nicht mehr so wirklich. Deswegen habe ich mit meinem besten Freund immer zur Trauer gegangen und haben dann rumgetrunken. In der Nacht. Wo seid ihr hingegangen? Zur Trauer? Zur Trau, so heißt der Fluss. Der ja, ah, die Trauer, eine Bekannte von mir wohnt auch in der Trauer, beim Silbersee. Na, naja, viel Aha. Ja, nein, einfach viel Aha. Und das ist dann lustig, weil das ist nämlich beim Schäferhundeübungsplatz, da sitzen wir dann bei der Trau, trinken kalten rum und reden über Weihnachten und Blondie. Ja. Na, weil wir es. Könnt ihr euch noch erinnern an Stermann und Grissemann? Weihnachten ohne Freunde. Am Schäferhundeübungsplatz, genau, das war immer mit dem Schäferhundeübungsplatz und Freunden Rummelplatz und so nicht. Nein, aber ich habe mir jetzt letztens den erst wieder da Film angeschaut, über Hitler, der wiederkommt. Erst wieder da. Echt? Ja. Ich habe mir das Hörbuch angehört. Ist das der mit Helge Schneider? Nein, das ist nicht der. Das ist ein ziemlicher Bestseller gewesen, 2014, letztes Jahr. Mhm. Verschrieben, vertont von Eva Maria Herbst, gelesen. Eva. Stromberg. Mhm. Ah! Ja. Super. Ja. Er spielt auch im Film mit. Aha. Er spielt aber so einen, in Sensenbrink spielt er so einen zwielichtigen Prozessenten. Nee, wie Stromberg würde ich mal sagen. Ja, der spielt aber sich ja oft selber, gell? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, so der schaut sehr ernsthaft. Ist ja Österreicher. Was du, wenn ich mal. Georg Friedrich. Genau, der sich immer selber spielt. Ah, ich glaube, das ist ein ganz netter Mensch, glaube ich. Glaubst du, dass er ein netter Mensch ist? Ja. Ich glaube, der spielt sich immer selber. Ich war einmal. Der spielt immer. Ich bei über Ich und Du, wenn er da der selber ist, dann nachher. Nein. Über Ich und Du. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen mit Georg Friedrich. Ja. Mir ist jetzt gleich wieder eingefallen, wie er heißt. Entschuldigung. Also du hast die R ist wieder da. Ja, stimmt. Und in dem Film, da schneidet er viel schlechter ab als wie im Buch. Im Buch endet es damit, dass er die Geschichte... Jetzt wirst du nicht spoilern, oder was? Wie spoilern? Doch, Spoiler. Ja, ich würde vielleicht schon noch sehen. Ja, vielleicht will ich das Buch lesen oder so. Ich kann das Hörbuch kopieren. Ich habe das Hörbuch, glaube ich, auf Spotify. Ja, das Hörbuch ist eh besser als wie der Film. Hörbücher sind schon... Aber der Film ist auch okay. Ja, naja, gut. Aber er ist ein bisschen streng. Aber, ich komme nicht dazu, Hörbücher zu hören. Wenn lese ich selbst. Ja, das ist super. Muss man sich anstrengen. Muss man die Augen auch noch. Ja, aber so. Halt bei einem Hörbuch habe ich immer das Gefühl, ich muss nebenbei was tun. Die Küche zum Rahmen zum Beispiel bietet sich bei mir immer. Kochen. Ja, oder laufen. Oder Weg zur Arbeit im Fahrrad oder so. Das darf ich nicht machen. Beim Radlfahren, da musst du alle Sinne schärfen. Autofahrer wollen dich töten, Tom. Also nicht, sie wollen es nicht, aber sie tun es manchmal. Aber sie kommen nicht durch ein... Sie kommen nicht durch. Durch ein Erholungsgebiet. Sie kommen nicht durch mein Haus. Nein, sie kommen nicht in das Erholungsgebiet Wienerberg. So, da fahre ich mal durch. Ey. Okay, gut, ja dann. Ich komme nicht durch mein Haus. I'm the invisible man. Ich kann's noch. Es geht schon wieder bergab. Hilfe. Nein, viele Radwege. Das geht schon. Für nach Rom, gell? Ich weiß nicht. Ich habe aufgehört zum Radfahren in der Stadt, ganz ehrlich, ich sag's dir. Es macht echt keinen Spaß, da rauf auch nicht. Es ist nicht lustig. Seit in Wien wohnen steht mein Radl. Ja, die Hasnerstraßen hast du, eigentlich. Die Hasnerstraße? Kennst du nicht? Wie bist du denn raufgefahren jetzt? Ich bin jetzt dann... Ohne sich Straßennamen zu merken, einfach. Naja, oh ja, ich bin dort die Dings, die Stadthalle-Straße draufgefahren, die Märzstraße. Nein, das nicht. Weil ich war bei der Bücherei, ne? Ach so, ja. Hätte ich weiter runterfahren müssen und dann ja, links rauf. Das heißt, die Hasnerstraße, das ist eigentlich so ein Fahrradhighway, mehr oder weniger. Ja, genau. Die ist verkehrsbefriedet. Was wirklich so heißt. Und das finde ich schon sehr bezeichnend, dass eine Straße, abbiegen, wo keine Autos fahren können, ja, aber wie komme ich auf die befriedet ist. Also, möchte ich nur gesagt haben. Bitte? Wie kommen, wo muss ich da links abbiegen? Beruhigt, stimmt gar nicht. Verkehrsberuhigt hast du es. Aber total begeistert. Ja, das heißt wirklich so. Bezeichnend, befriedet. Na, beruhigt hast du die Straßen. Wo willst du denn hin? Du willst zur Hasnerstraße? Nein, ich will zu dir. Du willst zu mir, von der Stadthalle, Bücherei. Ja, zum Beispiel. Ja, das wäre jetzt da im Radio so, was? Da, ja, mit den ganzen Groupies kommen und so. Na, ja, brauchst du nicht die Hausnummer sagen. 42 Likes. 42? Das ist zwar nicht viel, was dazukommt. Ich glaube, wir haben den Plafon erreicht. Ja, ich glaube aber, das ist jetzt nicht gerade... Vielleicht sind wir ein bisschen zu aufmerksam, geil. Die Märzstraße, nein, die Märzstraße, rede für einen Blödsinn. Doch, die Märzstraße, du bist aufgekommen, oder? Weiter, eins weiter links. Ich hätte rechts. Also 44, nördlich. Entschuldigung. Ich bin halt da Schmelz und dann rechts. Also ja, Schmelz ist ja auch ganz geschmiedlich. Mhm. Na, geschmiedlich ist nicht, aber ist ja aber schnellst. Nee, über die Schmelz kannst du schon, das sind gar keine Autos. Der Schmelz. Ach so, da hinten auf der Straße. Doppelspurig. Mhm. Nein, ich habe gedacht, du fährst durch die Schmelz, durch die Kleingarten. Ah, da geht ja nichts weiter, das ist nichts. Da geht nichts weiter, sicher. Gerade jetzt in der Nacht, du wirst da nicht überfallen oder so. Nein, die Hasnerstraßen ist die ist zwischen Herbststraßen, nein, gar nicht, zwischen Kopfstraßen, das ist da, wo der 48 auch aufgefallen, und der Lierstraßen. Da dazwischen ist die Hasnerstraßen, da kommst du geschmeidig aber zum Gürtel. Und trotzdem fahre ich immer mit dem Radl. Weil es einfach es macht keinen Spaß. Na, Spaß es macht mir wirklich keinen Spaß mehr. Wo dunkel wird. Und ich gehe lieber mit Kopfhörer durch die Stadt und ärgere mich über Werbung. Naja. Ärgere mich. Raise my fist in anger. Wenn man erhebe meine Faust im Zorn. Sehr brav, Hansi. Entschuldigung. Haben wir da eine Cola? Naja, es ist noch Cola da. Yay! Wir haben eine ganze Flasche Cola ausgedrückt. Was heißt? Deswegen ist es hier so aufgedreht. Ich wollte gerade einen Stoppel aufdrehen, aber es war kein Stoppel mehr drinnen. Da. Deswegen ist es so aufgedreht. Vollgas, voll den Cola-Rausch. Wobei ich vorher schon ein bisschen Gin Tonic getrunken habe. Aber du hast schon... Achso, du trinkst einen. Nimm dir den Rest. Also ich habe ja keine Fahrkarte für die Öffentlichen und ich bin sehr, sehr arm. Die habe ich schon. Die habe ich mir gegönnt. Deswegen habe ich immer so ein gezahlt. Incentive, dass ich... Ah, was? Incentive. Ja, ein Incentive. Ich weiß nicht, was hast du jetzt auf Deutsch? Ja, keine Ahnung. Gestank, Geruchen. Das heißt Incense. Return to Innocence? Nein, ich weiß es nicht. Was hast du? Ah, ja. Entschuldigung. Express your feelings about Incentive. Ist ja wurscht. Du hast das Bedürfnis. Oder die Absicht. Ja, entweder kaufen wir gescheite Karten oder also, ja, nö. Hansi, Dekonstruktion bitte später. Du bist jetzt voll in Rage, in aller Ärgsten Rage. Ah, Hexe. Es gibt ja nur einen Sesamring, ja, gell? Also wenn das meine ist, kalt ihn auf. Nein, ich habe jetzt zwei schon gegessen, glaube ich. Du hast zwei schon gegessen? Ich habe keinen gegessen, du kannst ihn haben. Moment, aber irgendjemand hat ein bisschen zupft, oder? Ich habe nicht gezupft. Nicht gezupft und nicht gegessen. Ich wollte mir den dann als Abendessen aufschneiden, Butter rein tun, ja. Schinken drauf und geil, Hansi, teilen wir uns den. Ja. Du könntest den haben, als vorher noch kassen. Nein, jetzt, da hast du ihn geschmackig gemacht. Das auf Tape. Jetzt will ich die Hälfte haben. Ich habe ein Meisterbratl von der Oma daheim. Ah, was? Meisterbratl. What the fuck is a what? Was zur Hölle ist ein Meisterbratl? Lendbradl. Rohes Stück. Nein, ich denke schon Fleisch. Schweinsbraten, oder was? Nein, es ist roh. Was? Es ist rohes Fleisch. Und das isst du? Das rohes Fleisch kann schon geil sein. Hast du noch fein nie? Aufgeschnitten. Hast du noch nie? Ja, diese italienische Sache, oder? Das ist. Ja, oder auch die französische. Tartare. Ach, Tartare, ja. Vielleicht ist es auch nicht roh, vielleicht ist es irgendwie. Oh, Steak Tartare ist schon was Geiles. Irgendwas passiert, gell? Auf alle Fälle schmeckt es sehr gut, das mag ich sehr gern. Hat mir die Oma mitgegeben, das werde dann essen. Eigentlich haben wir aber von Weihnachtsfeiern geredet. Ach so, ja, stimmt. Ja, stimmt. Hm? Ja, das genau. Wird die Kapitelmarken wird wieder ganz schwierig werden. Das wird schon kommen. Schneid das aus. Oder? Das ist doch die volle Masche. Man muss immer, wenn man, das hat doch die RAF angefangen. Menschen sind keine Menschen, sondern Schweine. Was? Man muss sie entmenschlichen, damit man Unmenschliches mit ihnen macht. Hat es die RAF gesagt? Also, sie haben es zumindest propagiert. Ja, aber die waren ja nicht mehr ganz knusprig, oder? Also, ich weiß nicht, die haben weiß nicht, ob man von knusprig bei der RAM sprechen kann, aber. Ich war jetzt so also mentally. Ja. Wie heißt das bitte? Mentally, wie heißt das bitte? Ganz vom Brainsetting her, Mann. Die haben Leute umgebracht und Häuser angezündet. Das kann ich nicht. Haltet euch zurück mit euren Anglizismen. Das muss ich schon. Englisch ist das, der Englisch der Dummen. Nein, das, man kann davon ausgehen, dass unsere Hörer und Hörerinnen ja. Das alles kennen, gell? Das ist eine gute Idee, ja, stimmt schon. Aber ja. Nein, das, ich weiß nicht. Das und im Notfall gibt es immer noch. Das muss so viel geschnitten werden. Im Notfall kann man dann immer noch schneiden. Das anders verstehen. Wie meinst du? Naja, so meine Oma hat gesagt, boah, heute ist Hors. Und mein kleiner Cousin hat gesagt, Hors heißt Pferd auf Englisch. Ja, das kenne ich auch vom Wirten am Land. Die Jugend redet von Facebook und die Ödern reden von Festbock. Ja. Jetzt geht auf Facebook. Schließt sich eigentlich der Kreis. Ja, gell. Warum hat eigentlich Bockbier so viele Prozente? Weil das extra doppelt gemahlen ist, oder? Keine, gemahlen, gebraut, gärt, ja. Vergoren. Produziert. Nicht. Wir könnten einmal einen Ausflug zu einer Brauerei machen. Es gibt ja nur einen in Wien. Das ist traurig fast ein bisschen. Das ist nicht so toll. Aber jetzt kommen sicher ganz viele Craft-Biere auf, jetzt nachdem die Burger-Renaissance kommen ist, kommt jetzt die Craft-Biere. Ja, und jetzt gibt es ja die ganze Zeit Craft-Bier-Märkte und so. Was bedeutet Craft? Handgemacht. Das ist, kommt, ah, wir, jetzt so haben wir so eine Wegbewegung von den Großbrauereien, also Heineken, Otterkringer, Zipfer, was auch immer. Mach ein bisschen Werbung. Das ja, schmeckt ja alles ziemlich stromlinienförmig. Ne? Es ist natürlich alles, naja klar, du hast halt einfach einen relativ eindeutigen und leicht zu vermarktenden Geschmack, was sicher für viele Menschen, die Geld in Brauereien investieren, eine relativ kluge Strategie sein kann. Und jetzt gibt es halt so Menschen, die sagen, oh nein, ich mache aber viel ein besseres Bier selber und ich mache das in Kleinauflage und wir machen nur 20 Hektoliter von unserem eigenen Craft-Bier, das nennen dann irgendwie tollen Namen kriegt es dann und dann verkauft man das irgendwo. Ja, das macht sie jetzt ja überall durch die Bank gut. Ich habe die Vermutung. Also mit allem, was so, zuerst sind die Limonaden gewesen, dann der... Du machst ein bisschen viel Werbung für das, dass du Werbung gar nicht magst und Radiowerbung so penetrant. Ich mache keine Werbung, ich krieg von Macava kein Geld, ich krieg nicht immer Macava geschenkt und wenn, würde ich Macava geschenkt ja nicht annehmen. Es ist einfach ein Safti, das ich gern trinke, weil es mir schmecken tut. Auch wie das Cola, das ich mir beim Hofer gekauft habe, mache ich auch keine Werbung dafür. Übrigens. Du, ja, na, Entschuldigung, aber das na, ist ein Wunderpunkt. Ich nehme alles zurück. Ich habe schon gemerkt, schon, dass ich da herumstierle ja, in einer Wunde. Das darfst du nicht umstierle. Dir wird jetzt fein säuberlich wieder zugemacht und versiegelt. Die lacht mir zu. Quietsch, genau. Weil du von Orangenlimonade makaber redest, vor 20 Jahren war Focade, wäre fast aus dem Programm genommen worden, was so schlecht gegangen ist. Focade ist doch großartig. Und dann ist Fettberg und... Ernsthaft? Wie heißt der andere, der bei der KPÖ war? Der Kolumnist war Standard auch. Was? Aber der Fettberg hast du doch. Ja, der andere. Der Fettberg ist beim Falter gewesen. Na, meinst du den Kurt? Kurt Dings, gell? Kurt Palm. Kurt Palm, genau. Ja. Und der ist eben nach Deutschland gefahren und wollte Geld haben. Weil es eben, ne, Erlikör oder Focade, wollte von den Limonadenmacher Geld haben und ja, und gesagt, na, wir wollen das gerade aus dem Programm nehmen, gell? Echt? Und dann war das aber ziemlich Erfolg und ja, die haben dann auch das Geld gekriegt. Die haben dann 100.000 Schilling gekriegt damals. 100.000 Schilling waren damals in den 90er Jahren voll geil. Ja. Hat man sich ein paar Perücken kaufen können, damit sie wieder einen Kreis schließt. Aber darf ich noch ganz kurz? Bier. Genau, wegen der Craft-Biere zurück. Und ich glaube, ich habe die persönliche Vermutung, es gibt deswegen jetzt zu viel Craft-Biere, weil Amazon oder irgendein anderer großer Online-Händler einfach jetzt so Bierbraukästen verkauft hat. Die haben halt alle zugegriffen. Also zum selber machen. So wahrscheinlich. Wie ich habe das Chemiekasten. So, ja, genau, so wie den Cosmos Chemiekasten. Maha, Cosmos Elektronik X1000 und die Salzkrebschenfarben. Ah. Ich habe mir das überlegt, ob ich mir das nicht heuer zu Weihnachten schenken sollte. Eine Craft-Bier-Farm? Nein, ein Cosmos Elektronik-Baukasten. Cosmos Elektronik X1000 ist der Beste. Ja. Da kann man einen Apfel zum Leichten bringen oder so, geil. Irgendwas war da. Batterie. Habe ich nicht gekriegt, ich habe nur die Salzkrebschen-Farm gekriegt. Mein Bruder hat so einen großen Cosmos Elektronik X1000 gekriegt. Deswegen ist der Bruder jetzt ein Jahr Elektrotechniker bei Siemens. Und ich nicht. Du bist Salzkrebschen-Farmerin. Ich habe einen nicht ferngesteuerten BMW bekommen. Das Ding hat genau zwei Fahrzustände gehabt. Es ist automatisch zurückgefahren im Kreis und wenn ich drauf gedrückt habe, ist er nach vorne links abgebogen. Aber es war BMW, immerhin. Ja. Aber Andererseits habe ich beim Lego das Coolere gekriegt. Ich habe so eine riesen Lego-Technik. Cool. Mit, er hat sowas mit Pneumatik gehabt, aber ich... Pneumatik ist schon auch sehr geil. Ja, aber ich habe was für was Größeres gehabt, aber hat mir nicht geschert zusammenbauen. Lego-Technik, man kann immer nur eins zusammenbauen und dann ist vorbei. Dann muss man jetzt legen und was anderes bauen. No. Doch. Ja, so war es. Echt? Sicher. Ja, und mir war das zu kompliziert. Das hat dann mein Bruder zusammenbaut. Ich habe voll viel gebastelt mit Lego-Technik. Mit Lebertechnik. Lego. Ich habe das auf Bastel, dass ich Lego gesagt habe. Transplantationen geübt. Mit Lebertechnik. Ja, genau. Nicht nur Haardiebstahl, auch Leberdiebstahl und ein weiterer Kreis schließt sich. Ich weiß jetzt schon, wie das Kapitel heißen wird. Die Kreise schließen sich. Habe jetzt gespoilert, aber das wird so heißen. Naja, egal. Ja. Ja. Okay. Nur ein bisschen Raumfahrt vielleicht. Stimmt. Da hat das mit Sao Paulo, wo hast du das gelesen und warum? Das, was war der Grund? Ein alter Zeitartikel. Also Zeit und Zeit, so wie Helmut Schmidt Zeit. Ja. Finde ich schon sehr cool. Ja. Es hat mich einfach nur fasziniert. Das erste, was sie geschrieben haben, war irgendein Friseur, der sich aufgeregt hat, dass er seinen Laden nicht mehr ankündigen kann. Aber mir kommt das ja irgendwie bekannt vor mit Sao Paulo. Ja, du warst in Sao Paulo. Ich war dort und es hat mir wahrscheinlich jemand erzählt. Frag einmal deine Brasilien-Freund. Mhm. Eine brasilianischen Freund. Ich glaube, wir haben mal drüber geredet. Das Problem war, das war nach einigen Bieren und auf Portugiesisch. Ah ja, gut, ne. Und da kann schon sein, also mir kommt das Thema jetzt sehr bekannt vor. Mhm. Aber ich frage mal noch. Was ist deine Teilidee jetzt da, ein Rechercheauftrag? Redaktionssitzungsmäßig, Biene, recherchierst. Ja, schau nach, frag deine Brasileiros. Brasiletten, wie der Tom sagt. Brasiletten, das ist so despektierlich. Hast du echt Brasiletten gesagt? Na, wie kommst du auf sowas? Ich hab's gehört, ich weiß es nicht. Ich hab's mir eingebildet. Nein, ich weiß gar nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Wir schneiden es aus. Ich hab's auf Mantel. Ich schneide einfach kleine. Mit der Schere, damit sich der Kreis schließt. Ja, aber das schneide ich vorher schon aus, deswegen weiß keiner, was ich jetzt geschlossen hat. Das wäre kein guter Film, da steigen da die Leute aus. Das ist mir wurscht. Das ist total independent. Nicht stimmig. Yeah. Nicht stimmig. Egal. Ist mir egal. Ja, so wie die tödliche Doris, die hat auch drei Alben aufgenommen. Das erste auf der Anspur, das andere auf der zweiten. Und man hat praktisch das erste ist gelobt worden, das zweite ist verhaut worden. Aber eigentlich hat man nur das erste und zweite gemeinsam abspielen müssen, damit sie ein gutes Album rausbringen. Wer ist denn die tödliche Doris? So eine 80er, frühe 80er Band. Richtig. Ja, da braucht man ja zwei Stereoanlagen. Und zwei Platten, oder? Ja, die erste und die zweite. Naja, wenn es die erste auf CD ist oder Kassette und die zweite auf Schallplatte, dann wird es bei mir gehen. Gehen wir anhören. Ach so, weil es sind getrennte Geräte bei mir. Geräte. Willst du ein bisschen über Raumfahrt reden, Hansi? Nein, ich mag nicht mit euch über Raumfahrt reden. Ich habe es mir das letzte Mal schon so, ja, ist mir wurscht, wenn sie es machen wollen, sonst ist es mir egal, Raumfahrt. Aber ich finde das schon sehr geil, Raumfahrt. Aber nein, mag ich nicht. Und ich glaube, ich mag auch nicht mal was Impfen reden. Das kalt ich mir auf fürs nächste Mal. Okay. Weil das wird auch wieder so ranting werden. Also so sein Zornausbruch. Von ja, und da darf man nicht zu viel, gell? Nein. Nur so, ich du hast jetzt, eigentlich nur generell so Zornthemen. Ich habe Zornthemen, gell? Ich bin ein bisschen ein Wutbürger. Ja, ich glaube, du bist... Also wenn ich jemals einen Burgerladen aufmache, wäre ich ein Wutbürger. Und wenn du dein Lokal aufmachst, Zwiebelfürst. Ja, Zwiebelfürst, da gibt es den Wutburger. Zwiebelfürst? Ja. wir sind die Bini und ich, wir haben einmal die Idee gehabt, ein Lokal aufzumachen. Also die Bini hat es, glaube ich, noch immer ein bisschen. Und wir haben über Namen geredet und dann ist uns ein Metal-Mensch entgegengekommen, der halt richtig cool war und richtig groß. Und ich habe nur so einen kurzen Blick auf sein T-Shirt erhascht und habe mir eingebildet, dass da Zwiebelfürst steht. Was wahrscheinlich nicht sein wird, weil Zwiebelfürst ist keine Metalband von Ehren, nennt sich Zwiebelfürst wahrscheinlich, oder? Es wird irgendwas Dunkelfürst oder sowas gewesen sein. Aber ich habe halt Zwiebelfürst geredet und haben halt drüber geredet, dass man das Zwiebel. Es ist am Ende, glaube ich. Vielleicht hat es Zwiebelwurst geheißen. Nein, Zwiebelwurst ist ja nicht. Ah, Metalband, Zwiebelwurst. Zwiebelwurst. Ich glaube, es kommt ums Zwiebel, weil glaub, Zwiebel hat so einen süßen Klang, finde ich. Das ist bei amerikanischen Bands ziemlich gut, kommt ziemlich gut an, wenn sie sich irgendwelche deutschen Namen. Ja. Blitzzwiebel. Zum Beispiel. aber habt ihr nicht sofort da ein bisschen einen Geruch im Mund. Nein. Bei Zwiebelfürst. Bei Zwiebelfürst? Not at all. Nein, da rieche ich nicht sofort. Wirklich ganz überhaupt nicht. Ranziges Fett. Das sind meine Füße. Davor ach hier. So. In Gottes Namen. Nein, es ist auch vorher schon mal passiert. Tom, da warst du nicht in der Nähe. Hast du den fahren lassen, oder was? Nein, der Zwiebelfürst, der diesen Geruch hervorruft. Ja, wir sind schon in einem sehr engen Raum. Du kannst nicht einfach so drauf lassen. Ja, vorher ist die Tür kurz aufgegangen. Und es war wirklich frische Luft draußen. Es war kühl. Und ich dachte, boah, da wäre ich gern draußen. Ja, ja, draußen ja, ist so viel schöner als da drinnen. Ja, hau mal einen Hut drauf, oder? Ja, jetzt. Jetzt ist er schon mal, ich möchte nicht. Wie viele Minuten haben wir denn noch? 1,44. Ja. 1,44. Und das muss man schon sagen, das schon, dass wir unsere Hörer und Hörerinnen nicht so beanspruchen. Das ist halt, was ist machen wir einfach? Machen wir einfach. Ja. Oh, naja, wir können die Crowd fangen, jetzt sind es 44 Leute, jetzt können wir schon mal. Jetzt können wir Crowd jetzt können wir schon eine Umfrage starten. Wir haben Kapitelmarken, wir können springen. Ja, wir machen die Kapitelmarken. Das ist der Springer, der uns hat die Kapitelmarken gemacht. Die hat's noch nie gemacht. Ich hab Kapitelmarken gemacht. Was?